Herzlich willkommen zu Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Omega Tau ist zu Hause unter omegataupodcast.net. Dort finden sich auch alle anderen Episoden und diverse Wege, uns zu erreichen. Hallo, herzlich willkommen zur neuen Episode von Omega Tau und herzlich willkommen in 2014. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Ja, in dieser Episode geht's, wenn man so will, eine Fortsetzung von der letzten Episode, geht's nochmal um den A320 beziehungsweise etwas allgemeiner um Fly-by-Wire Flugsteuerungssysteme. Dazu unterhalten wir uns mit Reinhard Reichel, der ist Professor an der Universität Stuttgart am Institut für Luftfahrtsysteme. Und er war in seiner beruflichen Karriere, bevor er an die Uni ging, eben mit der Entwicklung von Fly-by-Wire-Systemen befasst. Und als ich das erfahren habe über einen Kumpel, der gerade da oben studiert, war klar, dass ich ihn ansprechen muss und ihn fragen, ob er eine Episode mitmacht. Und freundlicherweise hat er zugesagt. Und deshalb habe ich ihn letztes Jahr im, weiß ich nicht, irgendwann November oder Dezember besucht und wir haben uns knapp 2 Stunden lang relativ detailliert unterhalten über Fly-by-Wire-Systeme. Dabei spielt natürlich Redundanz und Robustheit dieser Systeme eine zentrale Rolle. Insofern könnte in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal die Episode über komplexe Systeme, ich weiß gar nicht mehr, welche Episodennummer das war, anhören. Das passt jedenfalls gut zusammen. Ja, mehr fällt mir gar nicht mehr ein. Viel Spaß! Ja, mein Name ist Reinhard Reichel, bin jetzt der Leiter des Instituts für Luftfahrtsysteme an der Uni Stuttgart, seit 2003 vom Institut für Luftfahrtsysteme. Bis 2003 war ich ja circa 17 Jahre in der Avionikindustrie. Und da haben Sie an dem System mitgewirkt, über das wir heute reden? Ja, also bei dem System direkt nicht, aber mehreren Fly-by-Wire-Systemen. Ja. Dort, die Firma hat eigentlich die High-Lift-Systeme für Airbus gemacht, also die Fly-by-Wire-Systeme für die Start- und Landeklappen von den meisten Airbus-Systemen. Und Sie, also von mir aus dürfen Sie den Namen der Firma gern nennen, müssen Sie entscheiden, wenn Sie es nennen wollen. Ja, heute heißt sie Diehl Aerospace. Ach ja, okay. Wie jede Firma hat es davor natürlich auch andere Namen gegeben. Ja, genau. Okay, und wir wollen uns heute über Fly-by-Wire-Systeme unterhalten, insbesondere über das vom A320. Insofern ist diese Episode hier auch eine schöne Ergänzung zu der hoffentlich dann irgendwann mal veröffentlichten Episode über den Flug mit dem A320. Fangen wir vielleicht mal damit an, dass wir versuchen, sozusagen, wie es so schön heißt, aus 10.000-Fuß-Perspektive mal kurz zu erklären, überblicksmäßig, was ist ein Fly-by-Wire-System? Was ist das Prinzip und wie unterscheidet es sich vom traditionellen Ansatz? Gut, der traditionelle Ansatz ist ja die mechanische Steuerung, wie sie im Grunde genommen heute in jedem Sportflieger noch drinnen ist. Sprich, wir haben also den Steuerknüppel, die Pedale als die Primäreingabe-Elemente und die sind mechanisch mit den Steuerklappen verbunden. So ungefähr in den 40er Jahren wurden dann die Flugzeuge immer größer, das heißt die Steuerkräfte wurden dann auch immer größer, dann kam Hydraulik rein. Das heißt, der Pilot hat dann über den Steuerknüppel nicht mehr direkt die Steuerflächen verstellt, sondern über sozusagen so Hydraulik-Stellmotoren die Steuerflächen verstellt. Aber die Verbindung vom Knüppel zu dem, ich sage jetzt einmal, Ventil, was dem Hydraulikzylinder das Öl gibt, war immer noch ein Seilzug oder eine Schubstange? Genau, das war meist ein Seilzug. Ja. Ist auch ein relativ komplexes System, ja. Darf man nicht unterschätzen, ja. Aber es ist ein Seilzug. Ist beeindruckend, wenn man mal in den Fahrwerksschacht von einer mechanisch gesteuerten Airliner reinguckt, 737. Zig Umlenkrollen und Führungen für Stahlseile, sehr beeindruckend. Ja, ja. Genau, und beim Fly-by-Wire ist das ein Kabel. Ja, also ein Kabel ist ja symbolisch. Im Grunde genommen geht es elektrisch, das ist richtig. Das heißt also, die Kommandos vom Piloten, da gibt es ja auch über den Stick, über Pedale ein, werden jetzt halt von Sensoren erfasst. Das geht dann zu einem, man nennt ihn in der Regel Flight Control Computer. Der manipuliert die und steuert dann wieder elektrisch wiederum hydraulische Stellmotoren an und über die Hydraulik wird dann eigentlich die Kraft auf die Steuerflächen erzeugt. Mhm. Und wenn Sie jetzt sagen, dieses Kabel ist sinnbildlich zu verstehen, dann ist es in Wirklichkeit ein Datenbus oder ist es wirklich ein dediziertes Kabel pro Signal? Ich meine, das hat ja auch Konsequenzen für Zuverlässigkeit und so weiter. Ja, sagen wir, von den einfachen Sensoren sind es heute in der Regel immer noch einfache Kabel vom Positionssensor im Steuerknüppel hin zu den Rechnern, weil in Wirklichkeit sind sie mehrere Rechner. Ja. Aber der Rechner braucht natürlich auch viele andere Daten, also Daten, Luftwertedaten, also Geschwindigkeit gegenüber Luft, Anstellwinkel, Anströmwinkel. Oder auch die Lage des Flugzeugs. Ja. Das sind natürlich, man sagt zwar auch Sensoren dazu, aber das sind selbst ja wieder sehr komplexe Klar. Systeme. Und dort geht das alles über Bussysteme. Das okay. heißt, es ist natürlich auch ein Kabel mit vielen Daten. Ja, drauf. Klar. Dickes Kabel, bildlich gesprochen. Welche Aspekte an einem Airliner 320 sind digital über den Rechner gesteuert? Oder vielleicht ist es einfach zu sagen, welche nicht? Ja, eigentlich in der Primärsteuerung alles. Lange Zeit hat man das Seitenruder noch mechanisch angesteuert. Mhm. Oder mechanisch ist nicht ganz richtig. Es war eine Basismechanik da, überlagert auch mit Elektronik. Heute geht man, ja, entfernt man mehr und mehr auch immer dieses letzte mechanische Backup-System sozusagen. Das war in der Regel bei Airbus konzentriert auf die Steuerflosse, also über das gesamte Leitwerk für die Nickachse und auf das Seitenruder. Ah, okay. Das waren immer die einzigen Steuerflächen, wo es sozusagen noch so ein kleines mechanisches Backup gegeben hat. Das war eben auch als Backup gedacht. Genau, genau. Die Idee ist, dass man quasi im Notfall die Kiste irgendwie mit Seitenruder und höhenflossentrimmungsartigen Geschichten runterkriegt. Ja, es war allerdings nicht gedacht, dass man damit landet So, sondern es gibt ja immer wieder Sachen wie zum Beispiel Blitzeinschläge oder so, wo man einfach Erfahrungen kriegen wollte über die Zeit, aber es hat sich eigentlich, wie man es macht, sehr bewährt, sodass man jetzt auch daran geht, diese mechanischen Backups zu durch Elektronik zu ersetzen. Also die Idee war quasi, den Flieger stabilisieren zu können, bis der Computer neu bootet, wird gesprochen. Genau, und mit Hilfe des Piloten, das sollte dann in 2-3 Minuten dann der Fall sein. Ja. Die Triebwerke werden ja auch digital gesteuert, aber da gibt es ja den Begriff FADEC, ne? Ja. Full Authority Digital Engine Control, glaube ich. Genau. Und das heißt, wenn wir von Fly-by-Wire reden, dann reden wir nicht, also das sind zwei verschiedene Welten, oder? Also die Flugzeuge mit FADEC, aber ohne Fly-by-Wire. Ja, also FADEC stimmt. Die Triebwerke werden, wenn man so will, auch Fly-by-Wire gesteuert. Ja. Das heißt auch Fly-by-Wire, aber wenn man normalerweise von Fly-by-Wire redet, da meint man die Flugsteuerung eigentlich. Okay. Der Rest ist eigentlich auch durchwegs Elektronik gesteuert. Ja. Warum macht man das Ganze? Gute Frage. Gut, am Anfang gab es ja immer so Aussage Gewicht sparen. Mhm. Ob es das Gewicht letztendlich durch die Steuerung alleine wirklich ist, ist eine andere Frage. Ja. Aber letztendlich ist es die Automatisierung generell im Flugzeug. Nicht ursprünglich hatten wir 4 Piloten, dann 3 Piloten, dann 2 Piloten. Das heißt, die Systeme müssen aus Sicht des Piloten einfacher werden. Mhm. Das Fliegen ist ja auch nicht ganz so unkritisch unter allen Bedingungen, unter den gesamten Geschwindigkeitsbereich abzudecken. Man muss dann ja auf bestimmte Randbereiche denken, zu niedrige Geschwindigkeit kann ja tödlich sein, zu hohe kann auch tödlich sein. Und praktisch um einmal dem Piloten sozusagen ein universelles Steuergefühl zu geben auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch automatische Schutzmechanismen einzubauen, dass er eben von sich aus nicht so schnell fliegen kann, dass er von sich aus nicht so langsam fliegen kann, was er zum Absturz führen kann. Ja, ja. Das war der Grund, Fly-by-Wire einzuführen. Heute ist es vielleicht so, dass man das auch nutzt durch die positiven Erfahrungen, die man hat, um auch die Systeme und das Flugzeug insgesamt immer mehr zu optimieren. Das heißt, es kann man immer mehr Funktionen rein, dass man die Struktur schwächer auslegen kann und was auch immer. Weil der Flieger sozusagen besser Turbulenzen ausgleicht, muss nicht so viel mechanische Fähigkeit haben. Genau, also Turbulenzen ist ein sehr gutes Beispiel. Ja. Es gibt ja Sicherheiten in der Luftfahrt. Ein Flugzeug muss natürlich Turbulenzen aushalten. Ja. Das heißt, man kann aber auf der einen Seite natürlich die Struktur entsprechend stark auslegen und damit wird das Flugzeug allerdings schwerer, ja, weniger effizient. Man kann die Strukturen sozusagen also mit weniger Sicherheit versehen, muss aber dann dynamisch gewisse, ja, Turbulenzen sozusagen unterdrücken und das macht typischerweise Flapperweier mit. Mhm. Gibt es ein schön bildhaftes Beispiel, finde ich. Der B1-Bomber, der hat vorne zwei ganz kleine zusätzliche Flügelchen, also so wie Entenflügel, aber viel zu klein eigentlich, und die sind genau dafür da, und das zu kompensieren. Also das wird mit Sicherheit auch elektronisch geregelt, weil mechanisch geht es ja gar nicht. Ja, weil kenne ich jetzt nicht, aber es sind den Kaudikanats ist ja, das ist auch sehr typisch erfolgt. Vielleicht noch eine kurze Historie. Der A320 war ja der erste Airliner, der Fly-by-Wire zumindest vollständig hatte. Ja, also der wirklich rein auf Fly-by-Wire flog, das war eindeutig der A320. Genau. Vorher wurde es eingesetzt in militärischen Flugzeugen dann schon, oder haben Sie da so ein bisschen einen Abriss? Ja, kann man sagen. Also gerade in Deutschland war es ganz interessant. Es gab in den 60er Jahren drei parallel laufende Senkrecht-Starter-Programme, militärische. Da hat man Fly-by-Wire eingesetzt, jetzt nicht mit dem Anspruch von heute, aber man musste einfach, um diese ganzen Flugphasen vom Pilot steuerbar zu machen, was notwendig, da Elektronik einzuführen. Dann der Tornado hat eigentlich schon ein Fly-by-Wire-System, zwar in der Nick-Achse ein mechanisches Backup. Da hat man auch erfahren, dass es eben nicht unkritisch ist, beide Systeme zu kombinieren, weil es kann auch einmal das Backup ausfallen und genau dazwischen funken und hat auch tatsächlich einmal zu einem Absturz geführt. Allerdings war die Technik natürlich eine andere. Das war von Elektronik her, das waren das Analogrechner. Ja, okay. Also natürlich mit sehr begrenzter Funktionalität. Ja. Auch die Concorde, wenn man so will, hatte im gewissen Sinn Flapper-Wire gehabt, aber immer mit einem mechanischen Backup. Ja. Sprich, wenn das ausfällt, wird halt mechanisch weitergeflogen. Ja. Im militärischen Bereich, die Amerikaner haben das sehr stark vorangetrieben. F-16, die F-16 ist ein reines Flapper-Wire-Flugzeug. Ja. Es gab davor Technologieträger, wie immer bei solchen Programmen. Dann der Eurofighter ist ein reines Flapper-Wire-Flugzeug, hat überhaupt kein mechanisches Backup, ist instabil. Das kommt ja noch mit dazu. Flugphasen. Das heißt, den könnte man so überhaupt gar nicht fliegen. Und da war die F-16, glaube ich, auch der erste Flieger, der dynamisch instabil war, sodass der quasi, also das Bild, was ich da mal gelesen habe irgendwann, wenn der Rechner ausfällt, was ja hoffentlich nie vorkommt, ist ja die Idee, reden wir dann drüber, aber wenn der Rechner ausfällt und quasi nicht mehr ständig die Höhenflosse ständig kleine Korrekturen macht, dauert es wohl anscheinend nur eine Sekunde, bis sich das Ding so aufgeschwungen hat, dass das Ding einfach zerlegt. Weiß nicht, ob die Sekunde stimmt, aber beim F-16 weiß ich das nicht, muss ich sagen, beim Eurofighter in diversen Fluglagen in etwa schon. Ja. Also sprich, das Flugzeug ist eben so konstruiert, dass es aerodynamisch instabil ist und eben ständig nachgeregelt werden muss. Genau. Das kann ein Mensch natürlich nie von Hand. Nee, das ist ein ganz anderer Dynamikbereich, das kriegt der Mensch nicht hin. Ja. Und der A310 und der A300, die ja sozusagen zumindest zahlenmäßig die Vorgänger vom 320 sind, die waren mechanisch. Ja, das war so die klassische Steuerung, immer mechanisch-hydraulisch in der Basis. Und obendrauf, damit das Steuerverhalten etwas günstiger wird, hat ein Computer immer dazwischen manipuliert. Ja. Aber der Pilot und die Mechanik waren sozusagen voll im Durchgriff. Also ich meine, ein Autopilot gibt es ja auch in mechanischen Systemen. Ne? Also das hat damit nichts zu tun. Der steuert ja quasi nur die grob granulare Richtung und macht nicht die eigentliche Flugregelung. Ja, diese älteren Autopiloten, die in die Mechanik eingreifen, die bewegen sozusagen das Gestänge. Mhm. Ne, der Pilot sieht dann wirklich auch vorne der Knüppel, alles bewegt sich mit. Und sagen wir, die ersten waren ja ganz einfach, weil auch das kann ja kritisch sein, nicht? Wenn ein Autopilot sozusagen jetzt auf einmal einen Fehler hat und die Steuerfläche läuft weg, da gibt es zwei Möglichkeiten, um das auf einfache Art und Weise zu kompensieren. Einmal, man begrenzt die Autorität des Autopiloten, das heißt, er kann die Steuerfläche nicht beliebig schnell und in voller Autorität bewegen. Und wie man zum Beispiel heute bei kleinen Flugzeugen auch noch macht, die Kraft ist einfach begrenzt. Das heißt, der Pilot könnte sozusagen gegen den Autopilot ankämpfen. Ja. Aber solche Systeme sind natürlich, sage ich mal, jetzt 40 Jahre alt oder was. Ja. Und die sind jetzt in den modernen Flugzeugen, in den großen gibt es die in dieser Form nicht mehr. Und vielleicht noch eine kleine Abgrenzung nur für die Hörer zur Entwirrung. Fly-by-Wire hat auch nicht unbedingt was mit Glascockpit zu tun. Also ich kann ein Glascockpit ohne Fly-by-Wire und andersrum wahrscheinlich gibt es das in der Praxis vermutlich nicht, aber sind zwei getrennte Dinge. Ja, es sind zwei getrennte Dinge. Die Darstellung der Information, also die A310 hat ja, wenn man so will, auch ein Glascockpit und hat keinen Flapperwire, das geht. Ja, ja. Okay. Oder die kleinen Flugzeuge zeigen sie heute. Es gibt ja Glascockpits für Kleinflugzeuge, ja, die ganz normal gesteuert werden. Ja, ja. Okay, das nur zur Abgrenzung. Reden wir nochmal, wir haben ja schon kurz angesprochen, die Ziele von Flapperwire, vielleicht sollten wir da nochmal kurz ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Also Sie haben schon quasi gesagt, ein Ziel ist, wenn man so will, gegen Fehler des Piloten zu schützen, also Übersteuerung. Also ich kann keine zu hohen Anstellwinkel fliegen, ich kann vermutlich irgendwann auch nicht zu schnell fliegen, da würde er vielleicht dann das Gas rausnehmen oder am Knüppel ziehen. Wollen Sie da noch ein bisschen drauf eingehen, was da, welche Aspekte sozusagen konkret abgefangen werden? Ja, also typischerweise für diese Flapperwire-Steuerungen, und ich denke, das ist in etwa ähnlich bei Airbus und Boeing, ist Begrenzung des Lastvielfachen. Mhm. Das heißt also, wenn jetzt der Pilot richtig bei hoher Geschwindigkeit richtig deftig ziehen würde am Stick und das Flugzeug nach oben zieht, dann können natürlich Überlasten entstehen oder auch in ein zu steiler Kurvenflug, da kann ja auch eine Überlast entstehen. Das ist begrenzt. Der Anströmwinkel ist sozusagen, wird überwacht und begrenzt, sprich, wenn der Pilot das Flugzeug in konstanter Geschwindigkeit, sehr langsamer Geschwindigkeit, immer mehr anstellt oder die Geschwindigkeit verlangsamt, die Höhe halten will, dann muss er das Flugzeug immer mehr anstellen. Und das heißt, die Tragfläche wird jetzt immer stärker von unten angeströmt aus Sicht der Tragfläche. Dann gibt es also irgendwann einen kritischen Bereich, wo die Strömung beginnt abzureißen. Und dann nimmt der Auftrieb signifikant ab und das führt im Grunde genommen zu dem Stall. Also es gibt unterschiedliches Verhalten, aber im Grunde genommen ist es absolut lebensgefährlich und endet in der Regel eben mit dem Abdriften und dann Trudeln ist es Trudeln, ja. Genau. Gut, Sportflugzeuge können das auch, die können das dann wieder abfangen, wenn man so will. Ja. Dafür ist natürlich ein Passagierflugzeug nicht gedacht. Aber ganz kritisch ist es natürlich beim Landeanflug und so weiter, weil da gibt es dann gar nicht, auch bei Sportflugzeugen, da reicht die Höhe nicht. Ja. Das heißt, wenn der nur noch in 100 oder 50 Meter ist und der hat einen Stall und das ist ja normalerweise gerade der Bereich, wo man langsam fliegt, dann ist das tödlich. Eine beliebige Absturzursache bei kleinen Flugzeugen, dass man in der Landekurve zu langsam wird und einfach dann fällt. Ne? Also klingt das irgendwie lapidar, aber ist wirklich so. Ja. Also ich denke, das ist vielleicht eine der wichtigsten Schutzmechanismen. Ja. Dann natürlich Übergeschwindigkeit, das heißt, dann gerät ja die Struktur von der Festigkeit her in Gefahr, also das wird auch gemacht. Also sprich, der Pilot fliegt mit konstantem Schub, drückt jetzt den Knüppel nach vorne, das Flugzeug sozusagen taucht nach unten ab, die Geschwindigkeit wird höher. Irgendwann ist die kritische Geschwindigkeit erreicht, wo sozusagen, wofür jetzt die Struktur von der Festigkeit her nicht mehr ausgelegt wird. Dann begrenzt jetzt das Flugzeug von sich die Geschwindigkeit, sprich, das zieht jetzt nach oben. Der Pilot kann also drücken und drücken, das macht das Flugzeug einfach nicht mehr mit. Mhm. Okay. Auch bei der niedrigen Geschwindigkeit sozusagen könnte jetzt der Pilot ziehen und ziehen. Der Anströmwinkel wird dann geregelt, wird also nicht mehr vergrößert. Ja, beziehungsweise der Flieger gibt Gas. Also was da jetzt genau, gibt er im Prinzip beide Möglichkeiten. Ja, genau, das sind jetzt mehrere Sachen. Also zunächst erreicht er eine erste Grenze, dann gibt er über den Stick sozusagen für einen bestimmten Bereich jetzt den Anströmwinkel vor. Wenn der Anströmwinkel noch mehr steigt, dann wird Schub gegeben automatisch. Und wenn er jetzt noch mehr steigt, dann wird er schlichtweg begrenzt. Ja. Und da müsste jetzt drücken, der Pilot. Also das Flugzeug stürzt nicht ab, ist in diesem Mode. Er müsste jetzt drücken, um da wieder rauszukommen und um wieder in den normalen Steuermode zu kommen. Ja. Über die Modi reden wir dann später noch ein bisschen im Detail. Querneigung bei Kurven wahrscheinlich die gleiche Geschichte. Ja, also wird auch begrenzt, so typischerweise so 65 Grad. Auch da wechselt dann oft sozusagen das Handling für den Piloten. Normalerweise gibt er über den Stick die Rollrate vor, circa bis so 33 Grad typischerweise. Mhm. Und wenn er eine steilere Kurve fliegen will, dann muss er sozusagen danach den Rollwinkel eigentlich vorgeben. Mhm. Das heißt, je steiler, umso mehr muss er jetzt ziehen und dann bei typischerweise 66 Grad ist Schluss. Mhm. Das heißt, steiler als 66 Grad kann er dann das Flugzeug nicht fliegen. Mhm. Ich bin logischerweise nie in 320 geflogen. Mitgeflogen schon, aber geflogen nicht. Auch nicht im Simulator, leider bisher. Das muss doch irgendwie komisch sein, wenn mitten während einem Kurvenflug beim Übergang von 33 auf 34 Grad auf einmal, wenn man sich so will, so sagen, die Semantik des Knüppels sich ändert. Also es wird, also quasi der Zusammenhang zwischen der Knüppelbewegung und dem, was das Flugzeug tut, wird ein anderer. Das stimmt, ja. Das ist doch irgendwie, beklagt sich da keiner oder fliegen die nie mehr 33 Grad? Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das ist sehr gut abgestimmt. Ja. Das ist auch sehr schwierig, das zu machen, ganz klar. Weil das soll ja für den Pilot intuitiv sein. Ja, genau, eben. Aber trotzdem, diesen Wechsel gibt es. Also da gibt es in der Rollachse und dann gibt es auch in der Nickachse. Ne? Mhm. Normalerweise gibt es sozusagen die Vertikalbeschleunigung, grob formuliert, vor in der Nickachse. Und wenn er dann in einen kritischen, niedrigen Geschwindigkeitsbereich gibt er praktisch den Anströmwinkel vor. Und das eben so zu machen, dass das für einen Pilot natürlich ist, das ist schon eine Kunst. Also der Übergang, vielleicht nochmal kurz, wenn ich die Rollrate vorgebe, dann heißt das, wenn ich geradeaus fliege, ich will eine Kurve fliegen, schlage ich den Knüppel aus und lasse ihn ausgeschlagen so lang, bis das Flugzeug die Querneigung erreicht hat, die ich haben will. Genau. Und dann nehme ich den Knüppel zurück in die Mitte und das Flugzeug fliegt die Kurve weiter. Genau so ist es. Und wenn ich halt wieder geradeaus fliegen will, wieder links und wieder in die Mitte. Und wenn ich eben den Rollwinkel vorgebe, dann bedeutet es im Prinzip, wenn ich quasi eine Kurve fliege, ich stelle den Knüppel nach rechts, der Flieger neigt, was weiß ich, auf 25 Grad Querneigung, stelle ihn zurück in die Mitte, Flieger fliegt die Kurve. Wenn ich jetzt eben 33 Grad fliegen will, mache ich es genauso. Ja. Knüppel zurück in die Mitte. Und wenn ich aber jetzt von mir aus 45 Grad Querneigung fliegen will, dann muss ich den Knüppel ausgeschlagen lassen während des gesamten Kurvenflugs. Genau so ist es. Also der Hintergedanke ist, sowohl in der Nickachse, als auch in der Rollachse, der Pilot soll dann, wenn er in diesen kritischen Bereich kommt, tatsächlich immer aktiv drin sein. Und sagen wir, bei 20 Grad Kurvenflug ist so, der Pilot lenkt den Knüppel aus, das Flugzeug nimmt die 20 Grad ein, dann lässt er den Knüppel im Grunde genommen wieder aus und kann sich da zurücklegen. Ja. Ja, und das will man dann verhindern. Das heißt, der Pilot soll diese Aktion oder diesen Zustand dann voll bewusst immer aktiv steuern. Ja, okay. Also den Gedanke kann ich gut nachvollziehen. Okay, witzig, im Segelflieger ist es genau andersrum. Je steiler ich fliege, desto mehr muss ich quasi stützen. Das heißt, ich muss Querrohr tatsächlich in die andere Richtung, aber okay. Ja. Turbulenzausgleich hatten wir auch schon drüber geredet, dass man einfach versucht, aktiv. Das ist auch ganz interessant. Ich habe kürzlich ein Video gesehen von Pilots ITV, wo sie mit dem 380 nach San Francisco geflogen sind und da mal hinten auf die Flügel gefilmt haben während im Flug und die verschiedenen Querruder, die Inboard-Querruder gefilmt haben. Und die haben die ganze Zeit rauf und runter, der hat irgendwie 3 oder 4 Inboard-Querruder pro Flügel und die haben die ganze Zeit rauf und runter, hat die ganze Zeit ausgeglichen. Ja, das war mit Sicherheit diese Lastkompensation. Ja, kann jetzt nicht beurteilen, aber ich denke schon, ja. Was soll sonst sein? Ja, ich meine, so Geschichten wie Kollisionsvermeidung, das ist eigentlich mehr eine Autopilot-Geschichte, oder? TCAS-Alarm. Das eigene System, das TCAS-System, ob man das irgendwann integrieren wird mit Autopilot, denke ich, wird auch kommen, ganz klar. Hat eigentlich mit Flyperwire jetzt nichts zu tun. Also sprich, das kann ja auch im Grunde genommen ein Flugzeug einbauen ohne Flyperwire. Ja, genau, das ist eigentlich auch wieder so eine grob granulare Geschichte wie jede Autopilot-Aktion. Kriegt der Pilot eigentlich auch noch, war das alles, by the way, was die Sicherheitsgeschichten, Schutz vor Übersteuerung angeht? Ich denke, das waren so die wichtigsten. Ich meine, da gibt es natürlich viele kleine Sachen, aber das waren so die Highlights eigentlich. Woran merkt der Pilot, wenn er übersteuert? Also kriegt er zusätzlich dazu, dass der Flieger eingreift, hupt es da noch irgendwie oder blinkt? Ja, also er kriegt immer eine optische Meldung und er kriegt am sogenannten Primary Flight Display. Das ist praktisch eins der beiden typischen Displays heute direkt vor dem Piloten, also direkt in seinem visuellen Bereich. Ja. Da kriegt er das angezeigt. Okay. Also er sieht, okay, ich nähere mich geschwindigkeitsmäßig, jetzt sage ich einmal der Stallgeschwindigkeit oder einer hohen Geschwindigkeit, das kriegt er angezeigt. Okay. Also er kann es nicht merken. Ja. Sollte es merken. Ja. Also der Grund, warum ich gerade so rumstachs, ist eben, dass es auch immer wieder Abstürze von Airlinern gibt, wo man sich denkt, hallo, wie können die nicht bemerkt haben, dass die gerade zu langsam, zu niedrig oder direkt auf dem Berg drauf liegen? Gerade vor ein paar Monaten dieser Absturz von dem, was war es? Weiß ich gar nicht mehr. In Los Angeles oder was? Irgendwo in Amerika ist doch ein Airliner vor der Landung aufgeschlagen. Mhm, ja, ja. Das war dieses Jahr, wo sie eben einfach zu langsam und zu niedrig waren. Ich meine, der Klassiker. Und da denkt man sich, hallo, da muss es doch überall geblinkt haben. Gut, ich denke, da muss man sich wirklich den Unfallbericht anhören, um ganz fair zu sein. Natürlich. Das andere sind halt jetzt dann Vermutungen. Ja, klar. Ja. Also wollte nur sagen, es passiert trotzdem manchmal, obwohl alles wahrscheinlich getan hat. Ein weiterer Aspekt ist, ich habe es mal hier mit Convenience, also Bequemlichkeit überschrieben, also quasi im Endeffekt dem Piloten ein schöner fliegendes Flugzeug vorzugaukeln, als es tatsächlich ist. Ja, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, ja. Was wäre da ein Beispiel? Also was kann da verschönert werden, was die Flugeigenschaften angeht? Ja, das Flugzeug ist eigentlich stabiler heute durch Fly-by-Wire. Also da gibt es jetzt in etwa, also im Grunde genommen, wenn man die Nickachse hernimmt, ist es doch relativ einfach. Es wird grob gesprochen die Beschleunigung unter dem Piloten sozusagen gemessen, die Vertikalbeschleunigung. Nicht? Und wenn er jetzt den Stick nach hinten zieht, dann heißt das, die Vertikalbeschleunigung nach oben erhöhen. Also das Flugzeug dreht nach oben. Ne? So, wenn er den Stick wieder in die Neutrallage lässt, dann regelt das Flugzeug selbst jetzt die Vertikalbeschleunigung auf Null. Nimmt also eine sehr stabile Lage ein, unabhängig von den Winden und so weiter, die es da draußen gibt. Sonst müsste ja, wenn es sehr turbulent ist, gut, so ein Flugzeug ist jetzt nicht sehr hoch von der Dynamik her, aber im Grunde genommen, wie bei so einem kleinen, muss er ja dann doch immer steuern. Und das braucht er so nicht. Das heißt, er kann natürlich das Flugzeug sehr zielgenau steuern damit. Okay. Ich kann mir vorstellen, ein anderer Aspekt ist eben auch, dass zum Beispiel die Ruderwirksamkeit, also quasi die erzeugte Rollrate bei einem bestimmten Knüppelausschlag, hängt ja von der Geschwindigkeit ab. Ja. Kommt es darauf an, wie. Also wenn man sehr langsam fliegt, ist es schlecht. Wenn man ganz schnell fliegt, irgendwann vielleicht auch mal. Da wird wahrscheinlich auch eine Normierung stattfinden, oder? Ja, gutes Beispiel. Gerade auch in der Nickachse wieder. Das heißt, der Pilot gibt die Beschleunigung vor unter ihm, unter seinem Popo, wenn man so will. Ja. Und nicht den Ausschlag. Genau. Und das Gefühl ist dann für ihn immer das Gleiche, egal ob er jetzt langsam oder schnell fliegt. Ja, okay, genau. Das ist natürlich für jemanden, der mechanisch fliegt, wahrscheinlich am Anfang ungewohnt, weil der wird sich wundern, wieso sich der Flieger bei geringen Geschwindigkeiten genauso verhält wie bei höheren. Es stimmt, man muss allerdings fairerweise sagen, wenn wir an kleine Flugzeuge denken, wie ein Segelflugzeug oder sage ich einmal so eine kleine Cessna, also Viersitzer, Flugzeug, einmotoriges, dann ist natürlich so, dass der Pilot direkt am Steuerknüppel auch die Steuerkräfte spürt und damit die Geschwindigkeit spürt. Ja. Das ist bei großen Flugzeugen ja schon lang weg, weil die Hydraulik dazwischen ist. Ja. Das heißt also, dieses Gefühl, dieses wirklich intuitive bei kleinen Flugzeugen, hat der im großen Flugzeug nicht. Und dann wird es natürlich schwierig, also man muss sich so vorstellen, in der Nacht, bei Gewitter, er sieht nichts und so weiter und es ist vielleicht sehr turbulent, das Flugzeug dann sauber zu steuern, ohne dieses intuitive Gefühl wirklich zu haben, das wäre sehr schwierig und deshalb also all diese Mechanismen. Das ist ein guter Punkt. Also die Intuition funktioniert sowieso nicht, also kann es ihm gleich sozusagen konsistent geben. Genau, ja, das ist das Problem. Das ist ein guter Punkt, Vielleicht ein Aspekt ist auch noch wichtig. Ja. Normalerweise, fliegt der Pilot einen Flugzeugtyp. Aber gerade mit dieser Art der Vorgabesteuerung, darf man nicht vergessen, fühlt sich für ihn sozusagen ein zweiter Flugzeugtyp, der vielleicht deutlich kleiner ist oder deutlich größer ist als die A320, wieder fast gleich an. Ja. Das heißt, er hat das Gefühl, einen und denselben Typ zu fliegen. Das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, was dann das Cross-Rating, also sprich den Trainingsaufwand für einen Piloten bedeutet, wenn er auf einen anderen Flugzeugtyp umsteigt. Ja, also gerade, weil Sie vorhin von der Nickachse geredet haben, ich kann mir eben gut vorstellen, dass ein A318, der irgendwie 5 Meter lang ist, ich übertreibe gerade ein bisschen, und ein 321, der irgendwie 100 Meter lang ist, so sieht es zumindest aus, dass die gerade in der Nickachse aufgrund der unterschiedlichen Länge eigentlich ganz andere Physik haben. Genau, ist so. Und das wird aber gleich vorgespielt. Das wird dann gleich durch die Vorgabe, Regelung ist es ja eigentlich, wird es dann immer gleich gemacht. Mhm. Und nicht nur im Rahmen von der A320-Familie, das gilt dann auch für die A340, A330, A380, also praktisch über die Ja, in dem Fall über ganz Airbus hinweg. Wobei man für die natürlich sowieso separate Ratings braucht. Aber die sind einfacher zu erzielen dann, weil es sich eben ähnlich anfühlt. Ja. Interessant. Mhm. Cool. Okay. Ein weiterer Aspekt, der jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt zu den Zielen, die man quasi erzielen will, zählt, sondern zu den einfach notwendigen Bedingungen, ist, dass das Ganze zuverlässig ist. Ja, also ich meine, mechanische Steuerungen gehen per Definition nicht kaputt. Jedenfalls ist das immer die Annahme eines Softwerkers. sollen wir mal über das ganze Thema Redundanz, Dependability reden? Ja, können wir gerne. Das ist ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Anders formuliert heißt es ja, dass man sich irgendwie dafür sorgen muss, dass diese ganze Magic, die man da jetzt einbaut, nicht irgendwann ausfällt und dann der Pilot, Schluss mit lustig und es geht nichts mehr. Ja. Sollen wir erstmal überlegen, gegen welche Ausfälle man sich versichern kann überhaupt? Also was sind so typische Ausfallszenarien? Ja, ich denke, das wird ein bisschen globaler gesehen. Ich will da vielleicht ein Beispiel bringen. Bei großen Verkehrsflugzeugen, das ist unabhängig ob Airbus oder Boeing, das ist diese CS-25-Klasse, also praktisch alles mit mehr als 20 Passagieren an Bord. Da ist es so, dass dort die Basis, sage ich mal, Sicherheit in Form einer Wahrscheinlichkeit angegeben wird für einen einstündigen Flug. Und da akzeptiert man heute, dass es alle groben Millionen Stunden, also mit einer Wahrscheinlichkeit von einer Millionstel, zu einem fatalen Unfall kommt. Fataler Unfall heißt letztendlich Schwerverletzte, Multiple Fatalities heißt, das heißt mehrere Schwerverletzte oder Tote. Also absturzbildlich gesprochen. Genau, das wäre jetzt typisch so ein Absturz. So, und daraus leitet man, also diese Sicherheit oder zu diesen Unfällen tragen natürlich viele Aspekte bei. Da trägt einmal der Pilot bei, grob mit 80% ist der Pilot sozusagen der Verursacher. Dann grob 10% Struktur, Engines und grob 10% die anderen Systeme. So, das heißt also, für die ganzen Systeme, dass die ausfallen, bleibt dann eine Wahrscheinlichkeit von 10 hoch minus 7. Also sozusagen einmal auf 10 Millionen Stunden. Jetzt gibt es natürlich da viele Systeme und bei einem großen geht man jetzt nur grob pauschal aus. Es gibt 100 Systeme, die jetzt Fehler haben können, die fatal sich aufs ganze Flugzeug auswirken. So, und dann ist man bei diesen berühmten 10 hoch minus 9 pro Flugstunde. Das heißt. Und Gerät oder und Komponente oder System. System eigentlich, Das heißt also, man verlangt dann von einem System die Wahrscheinlichkeit, Ausfallwahrscheinlichkeit für einen einstündigen Flug kleiner 10 hoch minus 9, also kleiner einer Milliardstel. Und habe ich vielleicht so grob immer so ein Beispiel, sage ich mal dann meinen Studenten, sie sind ja gesund, sitzen entspannt in meiner Vorlesung, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Kollege die nächste Stunde nicht überlebt, unter der Voraussetzung, dass er gesund ist, liegt circa bei 10 hoch minus 8. Nur damit man ungefähr die Größe einmal einschätzen kann. Und das ist unabhängig davon, wie langweilig die Vorlesung ist. Will nicht sagen, ganz unabhängig, aber ich hoffe, dass es keine Zehnerpotenzen sind und es da geht. Genau. Genau, und die Flugregelung, über die wir jetzt reden, ist die da dann ein System? Ja, also die gilt als ein solches System. Ja. Man kann natürlich zwischen den Systemen, könnte man jetzt schieben, wird ja auch ein bisschen gemacht, komplexe mehr oder so, aber generell kann man sagen, Ausfall eines Systems, Wahrscheinlichkeit kleiner, 10 hoch minus 9 für einen einstündigen Flug. Also weil das bedeutet ja dann, wir haben ja in so einer Flugregelung, weiß ich nicht, 20, 30, 40 beteiligte Rechner zum Beispiel und was weiß ich, wie viele Bussysteme und Kabel und sonst was, dann müssen die sich quasi alle diese 10 hoch minus 9 teilen, also die sind dann noch geringer. Genau, also da kommt man dann schon gleich auf 10 hoch minus 10 und 10 hoch minus 11 und 10 hoch minus 12 auf die Komponenten herunter. Mhm. Okay. Also nicht auf die einzelnen Komponenten, weil es ja fehlertolerant eben, ist. Eben, das ist der Punkt. Aber man hat dann, man kann dann sagen, okay, es passiert der Fehler und der Fehler, aber jeder Einzelfehler hat dann natürlich eine Wahrscheinlichkeit kleiner 10 hoch minus 9. Genau, da kommen wir dann hier eben auch nachher gleich drauf. Der Trick sozusagen bei Redundanz ist, genau, das ist ein schöner Übergang eigentlich, ne? Dass man Systeme hat, die eigentlich, oder Untersysteme sollte man jetzt hier konsequenterweise sagen, die eigentlich eine Ausfallwahrscheinlichkeit haben, die größer ist als die 10 hoch minus 9, aber durch eine entsprechende Redundanzarchitektur, die dann in Summe wieder auf 10 hoch minus 9 kommen. Genau so ist es. Also ein kritisches Teil ist selbstverständlich der Rechner, weil jeder Rechner komplex ist. Ja. Nicht die Ausfallwahrscheinlichkeit jetzt für so ein System ist diese 10 hoch minus 9. Ein normaler Rechner jetzt, so ein Avionikrechner für die Flugsteuerung, hätte eine Ausfallwahrscheinlichkeit grob von 10 hoch minus 4. Ja. Sprich, der ist ungefähr um den Faktor 100.000 zu unsicher. Ja. Das heißt, jetzt können Sie natürlich hingehen und bauen den aus Gold und Keramik auf oder weiß was ich. Ja. Dann verbessern Sie das Ganze vielleicht um den Faktor 10, aber dann sind Sie immer noch um den Faktor 10.000 zu unsicher. Das heißt, solche Systeme kann man nur realisieren, indem man sagt, wir müssen ein System haben, was trotzdem funktioniert, obwohl Komponenten ausgefallen sind. Ja. Und da reden wir jetzt natürlich nachher in epischer Breite drüber, aber eine Möglichkeit, um da kurz einen Überblick zu bringen, ist eben Redundanz. Also ich habe viele von den Rechnern oder viele von den Aktuatoren. Ja, das stimmt. Das, glaube ich, weiß auch jeder. Man kennt jeder, das ist ein allgemeines Prinzip. Ein anderer Begriff, den ich mir da aufgeschrieben habe, war die Dissimilarität. Ja. Also, weiß nicht, was das auf Deutsch heißt, weil das ist ja eigentlich kein deutsches Wort. Unterschiedlichkeit oder so. Ja, Diversität oder so. Ja, genau. Heißt was? Dissimilarität, da vielleicht muss ich ein bisschen ausholen. Ja, ganz grob formuliert, kann man die Fehler in zwei Klassen unterteilen. Also das eine, um es mal ganz publik zu sagen, Sie haben ein Auto, der Bremsschlauch reißt. Der war sozusagen vorher noch okay und jetzt reißt er aus irgendeinem Grund. Das wäre sozusagen so ein zufälliger Fehler. Das heißt, der war vorher nicht da und jetzt ist er da. Ja. Das sind typischerweise Hardwarefehler, nicht? Auf so einer Elektronikplatine bricht auf einmal ein Kontakt ab und so weiter. Oder auch in der Mechanik, die Stange war okay und jetzt bricht sie. Das andere ist jetzt Folgendes. Wenn man, sagen wir, 4 Rechner einbaut statt einem Rechner, und einer fällt aus, da kann man grob sagen, man hat ja noch 3. Das Problem ist nur, wenn die alle 4 das Gleiche tun und sozusagen einen Programmierfehler drin haben, der ist also immer drin. Er ist halt bisher noch nie in Erscheinung getreten. Ja. Und wenn der jetzt in Erscheinung tritt, dann ist die ganze Redundanz sozusagen umsonst, weil der tritt jetzt überall auf. Ja. So, und da ist die Überlegung, kann man diese Rechner unterschiedlich, also dissimilar aufbauen. Mhm. Okay, also andere Rechnertypen, andere Software, andere Programmiersprache. Genau. Ich glaube, alle die 3 Dinge hat man im Airbus auch gemacht, kommen wir nachher dazu. Genau. Ja, okay. Ein dritter Punkt, gerade jetzt in großen, also räumlich großen Systemen ist ja dann auch noch die Verteilung im Raum. Ja? Also wenn ich halt meinen rechten Flügel verliere, dann sitzt der zweite Rechner im linken Flügel. Ja, das stimmt. Also es gibt praktisch dies, nur die zufälligen Fehler, dann diese Entwurfs- oder Produktionsfehler. Ja. Dann gibt es sozusagen noch diese Segregation, wo man also Single-Point-Fehler verhindern will. Also sprich, es gibt ja diesen berühmten Fall, wo die ganzen Steuerkabel waren mechanische bei einem Flugzeugtyp unter dem Kabinenboden waren. So, der Kabinenboden ist gebrochen und die ganze Steuerung war mit diesem einen Fehler sozusagen dann verloren. Ja. Das heißt, typischer Fall ist das Führen der elektrischen Leitungen. Also die werden ja in Routen geführt. Mhm. Die werden also nicht in einer Route von vorn nach hinten geführt, sondern die sind praktisch im Rumpf komplett verteilt. Oben, unten, rechts, links. Oben, unten, rechts und so weiter. Das heißt also, würde jetzt irgendwo was passieren, irgendwas brechen, da könnte selbstverständlich so eine Route davon komplett in Mitleidenschaft gezogen sein, also reißen, dann sollen aber andere Routen praktisch davon unbeteiligt sein, unberührt sein. Und das Gleiche gilt eben auch für die Rechner selber. Da sind halt dann Rechner teilweise hinten eingebaut, obwohl man sich eigentlich denken würde, was tun die da? Genau, typischer Fall, man könnte 4 Rechner in eine sogenannte Elektronik-Bay, also in einen Raum, wo die Elektronik drin ist, einbauen. Irgendwo brennt, die Bay wird gelöscht. Ja, ja. Das Löschen funktioniert sicher, bloß die meisten Rechner überstehen diesen Löschvorgang nicht. Hätte man jetzt natürlich nur eine Bay würde, das heißt, mit einem Brand ist die ganze Redundanz außer Kraft gesetzt wieder. Ja. Okay, wieder nichts gewonnen. Hm? Nochmal, bevor wir dann über die konkreten Systeme reden, welche Standards gibt es denn da? Das ist ja bestimmt irgendwie vorgeschrieben, was man da tun muss. Ja, also da gibt es jetzt verschiedene Standards. Ich will jetzt Ihnen die Dokumente nicht vorlesen, aber im Grunde genommen beginnen die Standards sozusagen auf Flugzeugebene, gehen dann auf Systemebene, gehen dann da wieder auf Hardware-Ebene, also Elektronik-Hardware-Ebene, mechanische Hardware-Ebene natürlich auch, auf die Software-Ebene, gehen aber auch in den Bereich Beeinflussung durch die Umwelt, ganz kritisch Blitzschlag im Flugzeug oder auch ganz kritisch die elektromagnetische Verträglichkeit. Also das hat man ja zum Beispiel bei einem Tornado total unterschätzt. Nicht, wenn der früher die ersten Ausführungen an einem Sendemasten von einer Radiostation vorbeigeflogen ist, hat ja praktisch das Flyby-Wire-System plötzlich nicht mehr richtig funktioniert. Ach so, so rum. Ich dachte andersrum. Nee, kennt man im Automobilbereich auch, gab ja auch Auto, die stehen geblieben sind. Und das hat man also in den 70er Jahren typischerweise komplett unterschätzt. Und all diese Einflüsse, die es da gibt, also auch dagegen gibt es Standards, damit das wirklich robust ist. Und ich denke mal, in diesen Standards stehen dann eben auch drin, wie wahrscheinlich man zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit eines Blitzschlags annehmen muss. Für diese ganzen Rechnungen muss man ja diese Kennzahlen alle irgendwie einbauen und wahrscheinlich gibt es der Standard dann auch vor, weil sonst sagen, ja, passiert ja nie, null. Na ja, gut, beim Blitzschlag geht es weniger um Wahrscheinlichkeiten, aber dort ist definiert, wie stark der also das, ist und welcher Form er auftritt, weil das ist schwierig. Ne? Man kann ja es gibt ja Gebiete, wo praktisch jeden Tag ein Gewitter ist. Ne? Und es gibt natürlich Gebiete, wahrscheinlich in der Antarktis, wo nie ein Gewitter ist. Stimmt schon. Klar, hier geht man ja auch nicht davon aus, dass wenn der Blitz trifft, dann dürfen wir abstürzen, sondern die Aussage ist ja, wir müssen es auf keinen Fall. Genau. Klar, also natürlich. Es gibt sozusagen so Anforderungen, das darf auf gar keinen Fall passieren, aber selbstverständlich stehen da auch die Wahrscheinlichkeiten drin für eben diese zufälligen Fehler. Ja. Und diese Standards sind dann eben auch zulassungsrelevant, wenn ich nicht nachweisen kann, dass die eingehalten habe, kriege ich keine Zulassung. Ja, das ist wirklich so. Also klar, menschliche Fehler passieren überall, aber da muss ich sagen, funktioniert das, denke ich, in der Luftfahrt sehr, sehr gut. Ja, weil es ist ja auch teuer genug alles. Ne? Das hat natürlich ganz klar seinen Preis. Und in diesen Standards, haben wir gerade schon drüber geredet, was drinsteht, steht da auch drin, also eine Sache ist ja zu sagen, die Architektur des Systems muss nachweisbar eine bestimmte Ausfallwahrscheinlichkeit haben. Dann stellt sich die Frage, wie weise ich das nach? Das steht in dem Standard wahrscheinlich auch drin oder in dazugehörigen Dokumenten. Aber steht da, und reicht es jetzt, wenn ich sozusagen die Prüfung bestehe als Avionikhersteller? Oder muss ich auch einen bestimmten Prozess einhalten bei der Entwicklung? Muss ich nachweisen, dass ich genügend getestet habe? Also inwieweit greift so ein Standard in die tägliche Arbeit ein? Eigentlich greift es in die ganze Firma ein. Sie müssen schon einmal eine Firmenstruktur haben, unabhängiges Qualitätswesen, ganz zentral. Mhm. Also man muss praktisch als Firma auditiert werden, dass man diesen Standards einmal genügt. So, wenn dies dann gegeben ist, dann greift es in die Entwicklung ein. Es muss also ein Entwicklungsprozess etabliert sein, der muss auch genehmigt werden. Mhm. Ganz kritisch zum Beispiel im komplexen Systembereich mit viel Software. Software. Und natürlich auch in der Fertigung. Nicht? Ja. Da kann ja auch nicht der eine sagen, ah, jetzt lege ich das Kabel rechts rum rein und der nächste macht es dann links rum. Also es ist praktisch der Man kann sagen, der ganze Bereich in so einer Herstellerfirma ist durch Prozesse eigentlich abgedeckt. Das ist ganz interessant. Ne? Also ich finde ja diese ganze Fliegerei ziemlich spannend. Also sollten die Hörer ja inzwischen mitbekommen haben. Und hätte eigentlich durchaus auch mal Lust, in diesem Bereich was zu arbeiten, beruflich. Und ich war mal im Praxissemester bei der DASA damals noch. Mhm. Und was mir halt aufgefallen ist, dass auf der einen Seite das Umfeld natürlich extrem spannend ist. Also ich sage immer, wenn es nach Kerosin stinkt, coole Sache. Aber die tägliche Arbeit dort, die ist eigentlich relativ anstrengend und, wenn man so will, vielleicht ein bisschen auch unkreativ, weil halt extrem stark reglementiert durch genau diese Geschichten. Also der Spaßfaktor ist da teilweise begrenzt. Ich denke, man muss ein bisschen in einem Projekt, ich war ja lange in der Industrie und habe das Glück gehabt, immer von Technologie wirklich bis zur Serie immer mitarbeiten zu können. Ja. Ich war dann auch für einen Bereich zuständig, also sogar für die ganzen Geräte im Servicebereich, also die dann zurückkommen, Reparaturen haben und so weiter, mitarbeiten zu können. Ich denke, man muss es unterscheiden. In der Technologie sollte man auch dort sehr frei sein. Natürlich ist eine Firma nicht daran interessiert, irgendwas zu forschen, sondern das soll ja zielgerichtet sein, das ist klar. Aber ich habe immer gesagt, es gibt eine Phase, da gibt es sozusagen, da muss frei gedacht werden. Ne? Aber natürlich muss ich dann irgendwann einmal überprüfen, ist diese neue Technologie auch irgendwie zertifizierbar. Ja. Das heißt, es wird dann irgendwann immer enger und enger. Ja, und Sie haben recht, wenn dann ganz konkret auf eine Serie hin entwickelt wird, dann muss natürlich prozesskonform entwickelt werden. Ja. Es kommt aber dort auch sehr darauf an, dass man den Prozess vom Geist her auch versteht. Ja. Dann fällt einem das nicht so schwer, weil man ehrlich gesagt viel Sachen dann auch da noch reinbringen kann, als ja. wenn man jetzt nur den Buchstaben getreu ja, ausführt. Ja. Also das ist aber oft ganz schwierig, weil der Prozess, mit dem kann man, da stehe ich voll auf Ihrer Seite, auch alles kaputt machen. Ja. Die ganze Kreativität. Ja. Deshalb ist sozusagen der Geist hinter dem Prozess, das ist oft sehr wichtig. Und der Zertifizierende sieht es auch so. Weil das ist ja das eigentliche Problem. Ja? Wenn ich sage, ja. der Geist, hat es alles gepasst, aber leider haben wir die Dokumente ja. jetzt gerade nicht mehr vorliegen. Nee, klar, die Dokumente müssen da sein. Die ganzen ja. Anforderungen müssen ganz klar da sein. Die Tests müssen gemacht worden sein. Ja. Die Reviews, das wird ganz genau geprüft. Ja. Allerdings muss man auch sagen, die Zertifizierung darf man sich in der Regel nicht so vorstellen, dass das einer ist, der versteht jetzt das System so gut, dass da, das wäre ja ungerecht. Der müsste jetzt viele komplexe Systeme ja, ja. verstehen ja. und selbst in einer Firma versteht, ja, das gesamte System verstehen nur ganz wenige. Ja, ja. Ne? Das heißt, er schaut eigentlich darauf, zunächst einmal natürlich, dass der Prozess etabliert ist und jetzt geht es darum, für den Zulassenden zu überprüfen, haben Fachleute gemäß des Prozesses entwickelt. Ja. Also nicht, wie schaut dieser Test exakt ja, aus ja, ja, und hat er das angeführt, sondern habt ihr die Dokumente gemacht, ja. habt ihr die Anforderungen gemacht, ja. hat ein anderer den Test noch einmal überprüft, bei kritischen ja. Systemen ganz wichtig, dass das auch immer wieder andere Leute machen. Also er hat praktisch darauf zu achten, dass der Prozess eingehalten worden ist. Ja. Und er muss dann eigentlich vertrauen, wenn Fachleute ja. den Prozess einhalten, dass dann das Produkt qualitativ hochwertig ist. Ja. Ja. Ja. Und das zu unterscheiden, das klingt jetzt ganz einfach. Das ja, ist ja, ja. nicht immer so simpel. Ja. Und auch ganz ehrlich gesagt, ich habe ja auch früher immer geschimpft natürlich über die Prozesse klar, und so weiter. Klar. Aber jetzt einen Prozess so zu definieren, dass er auf der einen Seite nicht einengt und auf ja. der anderen Seite hohe Qualität, also es zur hohen Qualität ja, ja. bringt oder hohe Qualität sicherstellt, ja. das ist keine triviale Aufgabe. Ja, ja, ja. Wollen wir jetzt aber, also da kann man glaube ich noch lang drüber reden, ja, ja. aber soll man an der Stelle vielleicht mal einen Punkt machen. Dann sind wir glaube ich jetzt an dem Punkt, wo wir nicht mehr vermeiden können, nochmal ein bisschen konkreter über die tatsächlich vorhandenen Systeme zu reden. Im A320, Sie hatten es erwähnt, ist natürlich so, dass immer noch hydraulische Aktuatoren letztendlich an den Steuerflächen sitzen und die werden eben über den Bus oder übers Fly-by-Wire gesteuert. Ich glaube, ein neuerer Trend ist eben auch, dass man die dann auch über Elektromotoren ansteuert, weil die leichter sind als Hydraulik, aber das tut jetzt hier eigentlich nichts zur Sache. Ja, eher, sie werden eher schwerer als die Hydraulikmotoren. Das ist das Problem. Warum von den dann? Elektromotoren. Also den Nachteil der Hydraulik, den will man loswerden, das sind eben diese sogenannten feuchten Systeme, die sehr wartungsintensiv sind. So, okay. Also im Sinne der Betriebskosten und so will man da eine Reduktion haben. Das Problem ist nur, dass Elektromotoren halt nicht diese Leistungsdichte haben wie Hydraulikmotoren. Sie sind in der Regel größer, vor allem der Elektronik, der Leistungselektronikanteil. Ja. Und zweitens, die entwickeln auch immer noch relativ viel Wärme, also praktisch der Wirkungsgrad ist nicht ganz so hoch und das ist schon ein Nachteil. Aber sie sind natürlich sauber. Also es leckt nichts auf gut Deutsch. Leckt nichts, ja. Hydraulik leckt halt immer ganz gern. Ja. Okay, und ich glaube, was da auch noch irgendwie, also ich meine das irgendwie mitgekriegt zu haben bei der 787, dieses ganze Batteriedrama, ja. das hat ja eben auch damit zu tun, dass die elektrisch die Ruder ansteuert, wenn ich es richtig weiß, und man eben deshalb nicht mehr vom Triebwerk den ganzen Hydraulikdruck und so weiter abnehmen muss. Das heißt, irgendwie hat das auch noch was mit der Triebwerkseffizienz zu tun, weil da nicht noch 7 Hydraulikpumpen dranhängen und dass man dann eben diese Pufferbatterien irgendwie braucht und die sind halt jetzt irgendwie das Problem. Also ich wollte eigentlich auf den Spritverbrauch raus gerade. Gut, ich kenne jetzt das 787-System nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. In der Regel braucht man Batterien und zwar, weil man auch den Fall abdeckt, dass zum Beispiel bei der A320 bei einem doppelten Triebwerksausfall, wie zum Beispiel der Unfall in New York, da ja gezeigt hat mit der Notlandung genau im Hudson River, dann muss trotzdem die elektronische Steuerung weiter funktionieren. So auf der Hydraulik, ganz klar, da hat man einen Speicher, wenn man so will, einen Druckspeicher, ja, der also noch für eine bestimmte Zeit für Druck sorgt. Oder das Windrad, was man raushängt, was ja dann auch noch. Ja, das das dazu. Und auf der elektrischen Seite dient auch dieses Windrad. Ja. Das versorgt normalerweise eins von drei Hydrauliksystemen. Ja. Sprich, also hat man die Triebwerke verloren und man fliegt nur noch mit dem Windrad. Das also erzeugt jetzt Energie, dann ist nur noch ein Hydrauliksystem von dreien da. Ja. Und natürlich nur ein Teil der Elektronik wird nur noch mit Strom versorgt. Aber auch das dauert eben so circa 10 Sekunden, bis das ausgefahren ist. Und in dieser Zeit muss mit Batterien gearbeitet werden. Ja, okay. Und okay, so rum wird ein Schuh draus. Und wenn man natürlich dann auch den Leistungsteil an den Steuerflächen elektrisch macht, dann brauche ich natürlich viel mehr Batterien. Das, glaube ich, hat damit nichts zu tun, weil den muss man sowieso über diesen Hilfspropeller, also diese REM-Air-Turbine, wie sie so schön heißt, steuern. Ja. Also heute gibt es kein großes Flugzeug, was rein elektrisch ist. Mhm. Die A380 zum Beispiel hat nicht mehr drei Hydrauliksysteme, sondern nur noch zwei. Und wenn man so will, ist das dritte Hydrauliksystem jetzt durch Elektrik ersetzt worden. Das heißt also, diese REM-Air-Turbine treibt dann praktisch ein Hydrauliksystem noch an. Gut, dann lassen wir den Versuch mit der 787. Also keine Ahnung, wozu die Batterien brauchen. Gut, das ist generell ein Problem. Batterien sind schwer. Ja. Die alten und die neuen haben eben diese Brandgefahr, die ist ja bekannt. Ja. Und heißt jetzt nicht, dass die nie reinkommen, aber damit braucht man irgendwie Wege, damit diese Gefahr eben reduziert wird. Ja. Haben sie jetzt ja auch angeblich irgendwie gefunden. Bin ich jetzt auch nicht mehr ganz auf dem Laufenden. Okay, dann reden wir mal über die Systeme und deren Redundanz beim 320. Fangen wir vielleicht tatsächlich mit der Hardware an, also nicht mit der Hardware des Steuerungssystems, sondern mit der Hardware des tatsächlichen Flugzeugs und der Ansteuerungen. Ich denke, was nicht redundant ist, sind die tatsächlichen Steuerflächen. Also hat halt ein Seitenruder. Ja, aber das Seitenruder ist nicht ganz sicherheitskritisch. Ne? Stimmt. Ja. Das heißt also, ohne Seitenwind, und so wird auch gerechnet, kann so ein Airbus eben landen. Das heißt, kritisch ist es insofern, dass der Seitenruder keine unkontrollierten Bewegungen machen darf. Ne? Gerade bei hoher Geschwindigkeit ist es ganz kritisch. Allerdings, wenn es floatet, dann ist das nicht sicherheitskritisch. Okay. Und wenn Sie das jetzt so betonen, Querruder, hat er natürlich logischerweise an jedem Flügel eins oder hat er da zwei? Ja, Querruder ist auch nicht kritisch, insofern eigentlich ganz unkritisch. Die Tragfläche, das ist eigentlich die Rollachse, ist sozusagen der einzige Bereich, der hinreichend Redundanz schon auf Steuerklappenfläche hat. Also sprich, fällt ein Querruder aus, hat er noch das zweite. Im anderen Flügel? Im anderen Flügel, ja. Also damit kann er weiterfliegen. Und er hat noch mehrere Spoiler. Also es gibt praktisch mehrere Arten von Spoiler. Die ganz inneren sind normale reine Ground-Spoiler. Das heißt also, wenn er dann aufsetzt, dann will man praktisch, dass die Strömung abreißt und einen Bremseffekt auch hat. Ja. Dann fährt er die aus. Die anderen Spoiler sind Misch-Spoiler. Das heißt, mit denen kann er auch die Rollsteuerung mit unterstützen und die machen das auch. Mhm. Also im Grunde genommen kann eine A320 mit einem Spoilerbar, also nicht mit dem ganz innen liegenden Ground-Spoiler, immer noch gesteuert werden. Das heißt, es ist dann eben auch so, dass wenn jetzt tatsächlich die Querruder ausfallen würden, dann geht die Flugsteuerung wahrscheinlich irgendeinen anderen Modus, da kommen wir noch dazu. Aber wenn ich dann den Knüppel nach rechts ausschlage, würde automatisch der rechte Spoiler gefahren stattdessen. Also das macht das System auch transparent. Ja, also generell werden die immer angesteuert, auch die Rollspoiler sozusagen. Ja. Klar, dann werden sie verstärkt angesteuert, müssen sie ja auch. Dann ist es so, soll sich das Flugzeug nach links drehen, dann kommen die linken Flight Spoiler hoch und wenn es rechts rum geht, dann die rechten Flight Spoiler. Das heißt, der Pilot kann damit ohne weiteres steuern. Das heißt, man muss quasi die Redundanz auch gar nicht unbedingt nur bezüglich einer Steuerfläche sehen, sondern bezüglich der Verfügbarkeit von mechanischen Steuerelementen für eine bestimmte Bewegung. Und wenn ich da eben vom Querruder auf den Spoiler gehe, ist auch recht. Ja, genau. Aha. Insofern ist sozusagen die Rollachse die einfachste Achse, weil da hat man sehr viele Steuerflächen drauf. Ja. Und jetzt wieder, dadurch, dass der Pilot also die Rollrate vorgibt, wird es automatisch gemacht. Ne? Hat er alle Steuerflächen, dann bewegen sich die nur ganz wenig, weil die Steuerwirkung so riesig ist. Ja. Ne? Wenn er jetzt sozusagen nur noch ein Spoilerbar hat, dann muss das entsprechend rauskommen, damit er die gleiche Rollrate wieder erzeugt. Ja. Also das ist schon ein ganz pfiffiges System insgesamt. Ja. Und dann bleibt jetzt eigentlich nur noch die Nickachse. Da haben wir natürlich das Höhenruder. Davon habe ich auf jeder Seite vom Rumpf eins. Ja. Wenn da eins ausfällt, reicht das andere, oder? Ja, das ist natürlich die kritischste Achse, genau. Muss man ganz klar sagen. Also einmal bewegt sich ja die ganze Flosse zum Trimmen, allerdings sehr, sehr langsam, ist auch klar. Die Wirkung ist aber enorm. Das heißt, ganz kritisch ist, käme es da jetzt zu einer unkontrollierten Bewegung der Flosse, dann ist das katastrophal, das ist klar. Im Grunde genommen nennt man das Minimum Actuator Configuration. Das heißt, es reicht aus, natürlich wenn beide Höhenruder funktionieren und die Flosse funktioniert, dann ist ja alles wunderbar. Jo. So, funktioniert die Flosse und ein Höhenruder und das zweite floatet, dann ist das auch okay. Wenn die Flosse blockiert und beide Höhenruder gehen, dann ist das auch okay. Aber fliegen jetzt zum Beispiel nur noch mit einem Höhenruder geht eigentlich nicht mehr. Das deckt dann, also da kann sein, dass man noch gerade ausfliegt und so weiter, aber dafür ist das Flugzeug eigentlich nicht mehr ausgelegt. Okay. Ob es dann für die Landung reicht, das ist eine andere Sache. Dann wären wir da eben bei dem Punkt, dass das Szenario, das Sie gerade beschreiben, eben mit 10 noch minus irgendwas maximal auftauchen darf. Genau. Das insgesamt darf nur ein 10 noch minus 9 haben. Okay. Der nächste Redundanzlevel ist, dass man pro Steuerfläche, also weiß nicht, ob es in allen Fällen so ist, aber zumindest in zum Beispiel mit Sicherheit beim Höhenruder, mehrere Aktuatoren hat. Ja, typischerweise zwei. Das heißt, wenn einer ausfällt, kann der andere. Genau, es hat zwei Gründe. Also einmal das, was Sie gesagt haben. Und das zweite ist, das darf man nicht vergessen, bei hohen Geschwindigkeiten darf sich eine Steuerfläche praktisch nicht unkontrolliert, ungedämpft bewegen. Mhm. Flatterproblematik. Dann tritt die Flatterproblematik mit diesen ganzen Strukturschäden auf. Das kann rausreißen, was auch immer. Ja. Und deshalb sind da immer zwei dran, dass zumindest, wenn eine Stange bricht, Mechanik kann brechen, Wahrscheinlichkeit circa 10 um minus 7, eben nicht die 10 um minus 9. Dann ist es nicht katastrophal, weil dann noch die zweite Stange über den zweiten Actuator zumindest die Steuerfläche in der Bewegung dämpft. Was passiert, wenn der eine Aktuator, also wenn der einfach sozusagen fail silent, der hat keinen Effekt, er tut quasi nichts, wirkt auch nicht gegen etwas, dann kann ja der andere wunderbar arbeiten. Ja. Was passiert, wenn der eine Aktuator jetzt sozusagen mit Kraft blockiert, dann kann ja der andere nichts mehr tun, weil der ja nicht, also gleich stark, das heißt, kann das oder wird da irgendwie dafür gesorgt, dass das nicht passiert? Ja, das kann passieren, im Grunde genommen könnte der angesteuert werden oder ganz empfindlich sind die Servoventile, das kann im Grunde genommen wo stecken bleiben drin. Ja. Dann fährt der Actuator, das ist ganz typisch, der macht einen Runaway, das heißt der Actuator will dann das Höhenruder nach oben fahren. Ja. Da gibt es ein eigenes Ventil dann drin, das sogenannte Mode-Ventil und damit kann man dann den Actuator in einen Standby-Mode schalten, eben in diesen Leerlauf-Mode. Das heißt, selbst wenn der aufgrund von einer, ich sag's jetzt mal, fehlerhaften Steuerbefehl gegen den Anschlag fährt, gibt es irgendwo eine Art Notaus, wo ich dann den Hydraulikdruck wegnehme. Genau, im Grunde genommen werden beide Kammern des Hauptzylinders kurz geschlossen und dann kann die Steuerfläche von außen, also in diesem Fall vom zweiten Actuator, bewegt werden. Und das funktioniert eben über einen anderen Kanal, sodass, ich muss ja auch diesem Ventil den Befehl geben, aufzugehen. Und wenn das natürlich von der gleichen Fehlerursache verursacht wird wie der ursprüngliche Fehler, der das Ding in die Blockierstellung bringt, habe ich wieder nichts gewonnen. Stimmt. Jetzt gehen wir natürlich in die Tiefe des Systems. Das heißt, bei Airbus gibt es im Grunde genommen für die Flugsteuerung, für die Primäre, fünf sogenannte Duplex-Rechner. Mhm. Das heißt also, ein Duplex-Rechner, das ist ein Rechner, der in sich doppelt ist, also besteht aus zwei Rechnern. Ja, sorry, dass ich unterbreche, aber sollen wir die Rechner nochmal ganz kurz verschieben und einfach so viel sagen, das kommt von verschiedenen Rechnern und deshalb passiert, und dann reden wir nachher im Detail drüber. Ja, nur das sagen wir so, ein Actuator wird von einem Rechner angesteuert, der Rechner muss seinen Fehler 100% erkennen und muss auch den Fehler des Actuators zu 100% erkennen und noch in der Lage sein, dieses Mode Valve abzuschalten, also so zu schalten, dass praktisch das Höhenruder frei beweglich ist, ja, dann über einen anderen Actuator. Okay. Wäre das nicht der Fall, könnte ein Actuator oder ein Rechner praktisch das ganze Höhenruder blockieren. Ja, ja. Okay, da, und dann reden wir in 3 Minuten darüber. Ja, okay, ja. Dass man irgendwie das, genau. So, genau, also das heißt also, der nächste Level wäre im Prinzip, dass dann die verschiedenen Aktuatoren, beziehungsweise ich sag's mal, Sicherheitsmechanismen und Ventile eben auch von verschiedenen Rechnern, unmöglicherweise von verschiedenen Bussen / Kabeln angesprochen werden. Also auch da hat man wieder diese Redundanz drin. Da hat man wieder Redundanzen, ja. Okay, und ich komme da gleich wieder drauf zurück. Weil ein weiterer Punkt ist ja auch noch, es hilft mir gar nichts, wenn ich redundante Rechner und redundante Steuerflächen habe, wenn ich nur ein Hydrauliksystem hätte. Das heißt, ich habe eben auch auf Ebene der Energieversorgung elektrische, hydraulische Redundanz. Ja, also es ist alles redundant, absolut richtig. Die Hydraulik ist redundant. Die Energieversorgung ist redundant, die Energieerzeuger sind redundant, dazu zählen auch die Batterien für eine bestimmte Zeit, die Rechner sind redundant, es geht das ganze System durch. Ja. Und die Triebwerke eben auch, deshalb gibt es im Übrigen auch kein, also es ist vielleicht in der Verkehrsluftfahrt auch kein sonst wie realistisches Szenario, aber es gibt eben keine Flugzeuge mit einem Triebwerk. Zumindest nicht im also CS25-Bereich, also sprich Erdtransport, wie es schon heißt. Genau. Und früher, es war auch so, dass man früher ja eben auch also 4 Triebwerke gern hatte für die Langstrecken. Ja. Und da gibt es ja dieses ETOPS-Zeug, ne, dieses Extended Twin Engine Operations, was bedeutet, dass ich eben auch mit 2 Strahlern sozusagen über viel Wasser fliegen darf. Und ich habe jetzt erst kürzlich, hat mir ein Kumpel erzählt, der im Übrigen hier studiert, dass die ETOPS-Regularien immer weiter ausgeweitet werden und deshalb für Flugzeuge wie ein A340 immer enger wird, weil der 330, der weniger verbraucht, immer mehr dieser Strecken auch fliegen darf. Also da werden die Systeme einfach zuverlässiger. Genau, früher waren halt die Anforderungen für 2-motorige, wenn man über Wasser geht, strenger, sprich entscheidend ist immer die Anforderung nach einem Triebwerksausfall. Ja. Muss ich innerhalb einer bestimmten Zeit landen? Momentan meine ich, sind es 1,5 Stunden. Das heißt also, ich muss auf jedem Punkt über den Atlantik in 1,5 Stunden einen Flugplatz erreichen. Und diese Zeit war früher kürzer. Ja. Deshalb hat man es früher nicht geschafft mit einem 2-Motorring und deshalb gab es eben die 4-Motorring, die A340 und so weiter. Ja. Natürlich spielt die Triebwerkstechnologie da auch eine Rolle. Genau. Die Triebwerke waren früher schlichtweg auch nicht so zuverlässig wie heute und auch nicht so leistungsfähig, muss man auch ganz klar sagen. Muss ja auch mit einem Triebwerk dann auch noch oben gehalten werden können. Ne? Genau. Ja, und durchstarten im Notfall. Genau, ja. Das ist eigentlich spannend. Okay, dann haben wir noch eine Redundanzebene, weil das Flugregelungssystem natürlich nicht regeln kann, wenn es keine Informationen bekommt. Ja. Das heißt, ich brauche die Redundanz auch auf Ebene der Sensorik. Absolut. Was haben wir da als Beispiel beim 320? Ja gut, es beginnt bei ganz einfachen Sensoren im Steuerknüppel. Ne? Die Information, wie der Pilot den Steuerknüppel auslegt, wird genauso redundant erfasst. Ja. Fehler müssen ganz sicher erkannt werden. Auch mechanische Brüche im Stick müssen ja erkannt werden. Mhm. Dann hat man die komplexen Sensoren, also die Luftwerte-Rechner, die sind, oder Air Data Computer auf Englisch, die oder sind Probes erstmal. Also ich brauche erstmal zwei Löcher, wo die Luft reinströmt. Genau, die sind redundant. In der Regel ist das dann alles Triplex. Mhm. Das heißt also, diese Luftwerte-Erfassung von der Sensorik bis zum Rechner sind Triplex. Wir brauchen auch die ganzen Informationen über die Bewegung des Flugzeugs, die Lage des Flugzeugs. Das ist auch Triplex bei Airbus. Die haben natürlich auch wieder ihre Sensoren, die sind genauso Triplex. Ja. Und heute ist das eigentlich integriert, diese Flugbewegung, Fluglage, Inertialpositionserfassung. Das ist in der Regel heute Triplex in einem System drin. Sogar die Luftwerte-Rechner sind in dem System drin. Das nennt sich sozusagen Inertial Reference und Air Data System. Also in einem System heißt, ich kaufe das quasi als ein Packet von einem Zulieferer. Ja, aber eine Box, dann ist ja wieder schlecht, wenn die Box abbrennt. Ne, es ist so gemeint. Man hat eine Box, die macht jetzt praktisch Positionsermittlung, Air-Data-Ermittlung und so weiter. Also und davon habe ich dann mehrere. Die hat ihre eigenen Sensoren. Okay. Ne? Und diese Information sieht man dann ja auch im Cockpit zum Beispiel. Und davon gibt es dann 3. Okay, ne? Okay. Also das System an sich ist integriert und ich habe davon dann mehr. Genau, ja. Okay. Okay, gut, dann können wir jetzt endlich über die Rechnersysteme reden. Die sind ja letztendlich mehr oder weniger der Kern des Ganzen, weil ohne Rechner hilft mir das ganze digitale Wissen ja gar nichts. Ja. Sollen wir erstmal über einen Überblick versuchen zu vermitteln und dann vielleicht über die einzelnen? Ja, ich glaube, ist besser. Also es gibt ein paar Rechner, die sind in der Zwischenzeit schon bei neueren Modellen auch verschwunden. Das hat andere Gründe. Im Grunde genommen können wir uns, was die Primärsteuerung betrifft, auf zwei Typen konzentrieren. Also nehmen wir die Begriffe von der A320, das ist der ELAC und der SEC. Mhm. Das heißt, zwei Rechnertypen. So, bei der A320 gibt es sozusagen zwei ELAC-Rechner und drei SEC-Rechner. Das heißt, die Primärsteuerung umfasst insgesamt 5 Rechner. Mhm. Und zwar von 2 Typen, das ist entscheidend. Jeder Rechner ist in sich wieder doppelt aufgebaut. Und zwar so, dass er den eigenen Fehler sicher erkennt. Und das Airbus-System funktioniert grob so. Ein Rechner, der am meisten kann, das ist der ELAC, der ist eigentlich aktiv. Ja, also man muss, das ist ein bisschen differenzierter, aber grob ist es so. Also er ist aktiv, ermittelt die Steuerkommandos und steuert damit die Aktuatoren an. Mhm. Die anderen sind, wenn Sie so wollen, Standby. Okay. So, wenn er jetzt ausfällt, muss er den Fehler ganz sicher erkennen und dann übernimmt ein anderer. So, ein anderer ELAC? Dann würde in diesem Fall ein anderer ELAC übernehmen. Mhm. Und zwar deshalb ELAC, man bleibt immer auf ELAC-Ebene, weil die sozusagen am meisten können. Mhm. Also die Idee ist immer, einen nächsten Computer zu nehmen, der das Gleiche vermag. Ja. Ja. So, erst wenn jetzt der zweite ELAC ausgefallen ist, dann schalten wir um auf einen der 3-6. Und jetzt käme es auch zu einer Degradation in der Flugregelung, weil der weniger sozusagen kann. Von der Funktionalität einfacher ist. Okay, nochmal. Genau, das heißt also, die beiden ELACs, die sind nicht dissimilar. Also sprich, das ist der gleiche Hardware, gleiche Software. Ja, die sind identisch. Genau, sind okay. Gleiche Boxen. Gut, das heißt also, wir haben vorhin über diese Dissimilarität als Mechanismus zur Erhöhung der Dependability geredet. Da sagt mir jetzt eben, wenn ich zwei ELACs habe und der eine ausfällt, dann tut er das, dann fällt der aus wegen dem gebrochenen elektrischen Kontakt und nicht wegen einem systematischen Fehler, weil der andere ELAC, der übernehmen würde, hätte ja den gleichen systematischen Fehler. Also diese Dissimilarität, da bewegen wir uns jetzt auf zwei Ebenen. Einmal gibt es den Typ ELAC und einen dissimilaren, den Typ SEC. Genau. Ja. Und das, denke ich, ist bei Airbus ein sehr guter Ansatz, nicht, sagen wir, das klassische Quadruplex-System wie bei Eurofighter zu wählen. Das hat andere Vorteile wieder, aber hier hat es einen Nachteil, weil da sind alle 4 Rechner gleichzeitig im Einsatz, überprüfen sie und da kann man praktisch keine Dissimilarität machen, weil das heißt ja eine Abweichung, heißt sofort, der wird rausgeschmissen. Wenn man eben so aktive Redundanz eben hat, dann müssen die ja, ich lese gerade ein Buch zu dem Thema, müssen die nämlich deterministisch sein, sodass die auch wirklich bei gleichen Inputs alle immer die gleichen Outputs erzeugen, weil sonst kann ich keine Fehler erkennen. Das muss erzwungen werden. Genau, das ist also aufwendig. Die Rechner laufen in der realen Welt auch bei gleichen, man kriegt ja nie exakt die gleichen Eingangsgrößen hin, das muss man erzwingen. Ja, das heißt in der Literatur halt, Replika-Determinismus. Genau. Und wie es die Natur so will, so hat es bei mir angefangen. Naja, einen Rechner kannst du bauen, jetzt baust du M4, aber da tut sich praktisch immer eine ganz eigene Problemwelt, muss man sagen, auf. Und das muss man natürlich da beherrschen. Aber im Grunde genommen ist das die Philosophie von Airbus so, einer ist aktiv, so, und der ist jetzt intern duplex, also doppelt aufgebaut. Er steht wieder aus zwei Einzelrechner. Ja. Und die sind wieder dissimilar zueinander. Und wenn Sie sagen zwei Einzelrechner, dann ist da eine der beiden derjenige, der die tatsächliche Arbeit macht und der andere ist ein Monitoring-Channel. Oder ist das nochmal was anderes? Nö, es ist so, wie Sie sagen, nur, das ist jetzt immer so eine Prüfungsfrage an die Studenten. Ja, es stimmt, einer wird auch so genannt bei Airbus, der Command-Channel und der Monitor-Channel. Das heißt, der Monitor macht im Grunde genommen das Gleiche wie der Command-Channel. Ach so. Die überwachen sich. Das ist also kein Watchdog oder sowas, der nur guckt, ob der lebt, sondern der rechnet also mit der und muss, überprüft. Es ist so, der muss 100% der Fehler erkennen. Okay. Also, natürlich gibt es keine 100%igkeit, aber wenn Sie das ausdrücken, ist das, glaube ich, 9,999, weil wenn der den Fehler nicht erkennt, dann nutzen die anderen Rechner nichts, weil die gar nicht sozusagen zum Einsatz kommen. Ja. So, deshalb ist der doppelt aufgebaut. Das heißt, ein Command-Channel und ein Monitor-Channel. Der Monitor überwacht den Command-Channel, aber der Command-Channel muss natürlich auch den Monitor überwachen. Okay. Weil stellen Sie sich jetzt eine Folge vor, man fliegt, beide überwachen sich und das erste fällt der Command, der Monitor-Channel aus, niemand merkt es, dass sozusagen der Command-Channel nicht überwacht wird und jetzt fällt der Command-Channel aus, dann hätten wir wieder diesen Fall. Also kurzum, die überwachen sich gegenseitig. So, aber damit jetzt sozusagen auch Entwurfsfehler möglichst erkannt werden, versucht man die dissimilar aufzubauen. Okay. Ist natürlich nicht ganz einfach, weil die hier auch exakt das Gleiche immer bringen sollen. Trotzdem, da hat man dann noch Watchdog und so weiter eingebaut. Viel schwieriger wird es aber es gibt viele Entwurfsfehler, die eben sozusagen ganz einfach dann erkannt werden können. Ne? Das muss man also auch ganz klar sagen. Wichtig ist aber, wenn jetzt so ein Typ ELAG ausfällt, dann sind natürlich schlagartig beide weg. Ne? Wenn das systematisch ausfällt, Dann übernimmt jetzt ein anderer Typ von Rechner. Und das wäre jetzt der SEC. Und woher weiß der, dass er übernehmen muss, wenn beide ELAGs ausfallen, die sich dann ja auch nicht mehr gegenseitig überwachen also und sagen, ich bin ausgefallen, also der monitort einen Bus oder irgend sowas. Ja, das ist natürlich extrem schwierig, weil, und das muss sauber gelöst werden, weil das Problem ist, stellen Sie sich vor, der SEC, der sagt, okay, ich bin jetzt dran, weil ich die anderen nicht sehe. Der kann auch nicht so einfach aktiv werden, weil das heißt nur lang nicht, dass die anderen tatsächlich ausgefallen sind. Ja. Also das, da müsste man jetzt das eigene Thema. Also man muss sozusagen unterscheiden können zwischen dem Ausfall desjenigen, den ich beobachte, und dem Fehlschlagen der Beobachtung. Genau. Weil dann könnte auch sein, ich sehe keine Signale mehr. Absolut richtig. Also das ist so ein bisschen in der Literatur und der byzantinischen Generalsproblem oder Konsensusbildung oder wie man immer das nennt. Oder so bekannt. Geschichte, dass der eine so viel redet, dass er den Bus zumüllt und die anderen dann gar nicht mehr arbeiten können. Da gibt es den schönen Begriff des Babbling Idiots. Ja. Das finde ich cool, wollte ich nur erwähnen. Ja. Das sind so Kernprobleme aber der Redundanztechnik, Die sind auch unabhängig jetzt vom Airbus, das ist in der Literatur wohl beschrieben, das weiß man eigentlich, wie man es macht, oder? Also das macht es nicht trivial, aber da gibt es schon Guidelines. Ja, also es ist, ich denke gerade Airbus und so, die sind da natürlich sehr erfahren, auch die Fachfirmen sind da sehr erfahren. Es ist allerdings so ein Wissenschaftsbereich, der ist auch noch nicht alt. Das heißt also, da gibt es auch noch viele Sachen wirklich zu entwickeln und neu zu erforschen, muss man ganz klar sagen. Okay, also gut, ich fasse nur noch mal kurz zusammen. Wir haben den ELAG, das ist der mächtige Computer, der sozusagen alles kann, im Sinne von allen Funktionen. Da gibt es zwei davon. Wenn der eine ausfällt, übernimmt der andere. Ja. Und dieser Übergang passiert dadurch, dass der aktiv rechnet, selber, oder beides natürlich wieder zwei Komponenten, Command und Monitor, und wenn der jetzt merkt, dass er sozusagen Blödsinn macht, dann schaltet er sich selber ab und sagt, hier, mach du weiter. Genau, im Grund ist es so, obwohl es, wie gesagt, das ist wirklich eine komplexe Sache. Ja, klar. Und ganz ehrlich, das ist natürlich in so einem System immer der springende Punkt, ganz klar, weil wenn das nicht funktioniert, sozusagen, dann nutzt die ganze Redundanz nichts mehr, dann wird das komplette System versagen, ganz klar. Genau. Und wenn dann der zweite ELAG auch noch fehlschlägt, dann übernimmt der SEC, das steht vermutlich für Secondary. Genau, Und der… Spoiler, jetzt weiß ich es wieder, Spoiler Elevator Computer heißt es, Und der ELAG heißt Aileron. Elevator und Aileron. Genau. Okay. Okay, das ist schön. Da sieht man nämlich auch, dass sozusagen im primären Fall über Querruder und Höhenruder geflogen wird und im sekundären Fall über Spoiler und die Höhenflosse. Oder? Ja, so ein bisschen. Wenn man jetzt ein bisschen ins Detail geht, ist es eigentlich so, der ELAG, ein ELAG ist aktiv. Ja. Der macht die Flugregelung und so weiter. Erzeugt die Kommandos, die Referenzkommandos für die Position der Stellflächen. Ja. Die teilt er jetzt den anderen Rechnern mit. Wenn Sie andere sagen? Wieder dem zweiten ELAG. Okay. Und auch den SEC, weil die ihrerseits wieder die Stellflächen ansteuern. Also es ist so, die sind also nicht irgendwie komplett nicht da. Das heißt, was die Steuerflächenansteuerung betrifft, sind die auch da. Nur sie ermitteln sich die Referenzposition für die jeweilige Aktuatorposition nicht selber, sondern da sagen sie, jetzt haben wir einen Chef, einen Master, von dem kriegen wir es. Das heißt, es gibt ja quasi zwei Aufgaben. Es gibt sozusagen die Berechnung der Sollwerte. Ja. Und es gibt dann, sagen wir mal, die Ansteuerung, die Regelung, die Treiber für die tatsächliche Hardware. Die Servo-Regelung für Actuator, und was Sie jetzt sagen, ist, dass diese beiden Funktionen überlagert sind und auf den gleichen Rechnern laufen. Ja. Genau. Also es gibt nicht jetzt einen eigenen Rechner, der nur die Flugsteuerung macht. Mhm. Da gibt es einen anderen, der jetzt den Servo-Loop für die Aktuatorik und damit für die Steuerflächen macht. Das geschieht in diesen Rechner alles zusammen. Hat natürlich Vorteile, weil ich weniger Rechner brauche, aber macht mit Sicherheit diese ganze Redundanzthematik auch nicht einfacher. Weil jetzt ja auf der einen Seite der sekundäre ELAC quasi nicht gebraucht wird, weil ja der primäre die Flight Control Law Computation, wie es glaube ich dann heißt, hier macht. Aber ich brauche ihn trotzdem, damit er die Dinger ansteuert. Ja, gut, heute gibt es ja die Tendenz, dann sozusagen das System mehr zu verteilen, sprich jedem Actuator auch eigene Elektronik mitzuliefern, Smart Actuator. Ja. Hat Vorteile, ganz klar, auf der einen Seite, aber wie immer, es gibt dann man hat sozusagen eine stärker verteilte Intelligenz. Ja. Macht das auch wieder schwieriger auf der anderen Seite, aber das ist momentan eindeutig die Tendenz, in die es geht. Okay. Klar, hat den Nachteil zurzeit, dass mehr Elektronik drin ist und hat aber wieder den Vorteil, die Kommunikation natürlich kann man standardisieren zwischen Aktuator und Elektronik. Ja. Also wie immer in der Technik, gibt viele Vor- und Nachteile, aber der Trend geht ganz klar in die Richtung. Ja. Und um nochmal kurz auf die Dissimilarität zurückzukommen, Sie hatten gesagt, dass es schwierig ist, dass man den Command- und Monitor-Channel dissimilar macht, weil die Replika-Deterministik eigentlich sein müssen. Heißt es, die sind dann tatsächlich nicht dissimilar und die Dissimilarität ist Richtung SEC? Die Dissimilarität ist auf der Ebene, also zwischen den zwei Channels in einem Rechner, nur auf sehr niedrigem Niveau. Okay. Allerdings baut man da Watchdogs und weiß der Teufel noch ein. Ja. Der ganz große Vorteil aber von Airbus ist, dass dieses System es ermöglicht, einen wirklich fast ganz anderen Rechner noch einzusetzen. Ja, genau. Das ist der SEC. Ja, genau. Das heißt, der hat dann tatsächlich ganz andere Hardware, der hat dann ganz andere Software. Ja. Also sprich, der hat wirklich wahrscheinlich, auch wenn er einen Entwurfsfehler hat, das kann man ja nie vermeiden, das ist ein anderer. Also der soll nicht zur gleichen Zeit in der gleichen Situation auftreten. Ja. Wenn ich es richtig gelesen habe, ist da eben auch die eine Hälfte mit C implementiert, die andere Hälfte mit ADA. Weiß es nicht, ja, da gibt's, das ist immer so, von Generation zu Generation wechselt es, dadurch, dass man natürlich immer mehr dazu übergeht, den Softwarecode automatisch zu erzeugen, geht dann die Dissimilarität auch, was die Tools betrifft, immer mehr nach oben. Ja. Mhm. Und ADA stirbt sowieso, zumindest bei Airbus. Ja, gut, das ist gut. Programmiersprachen ist ein anderes Gebiet. Ja, klar, genau. Nee, wollte ich auch nur für die, ich habe relativ viele Informatik unter den Hörern, muss ich zumindest erwähnt haben. Das heißt, wir haben ELAC, SEC und jetzt haben wir ja aber auch Kabel, Kommunikationskanäle und wir haben die Aktuatoren. Irgendwie muss ich die Rechner mit den Aktuatoren verbinden, dass die dann da die Hydraulikpumpe und die Ventile ansteuern. Zwei sozusagen Beobachtungen. Das eine ist, an den Steuerflächen selber sitzt nicht mehr so furchtbar viel Intelligenz, bei neueren Flugzeugen vielleicht schon, aber beim 320 nicht, da sitzt halt Leistungselektronik und die bekommen ihre Signale von dem Rechner, der aber nicht an der Steuerfläche sitzt, sondern irgendwo anders im Flieger. Grundsätzlich richtig, aber bei der A320 sitzt nicht einmal Leistungselektronik dort. Jeder Aktuator hat ein Servoventil. Das Servoventil braucht nur ein paar Milliampere, um es anzusteuern und die liefert direkt der Zentralrechner. Okay. Ganz klar, das ändert sich zum Beispiel, wenn man einen Elektromotor einbaut und so weiter, dann hat der natürlich die Leistungselektronik vor Ort, weil das ist von der Leistung her eine ganz andere Dimension dann. Ne? Okay. Und wenn es dann smart wäre, wie dann zukünftige Flugzeuge, dann wird die ganze Steuerelektronik jetzt des Actuators selbst auch direkt am Actuator sitzen. Also die Regelung der Auslagszeit. Die Regelung und alles, Okay. Genau. Gut. Das heißt aber, ich muss jetzt irgendwie dafür sorgen, dass das Signal, das dieses Ventil steuert, redundant dort ankommt. Ja, absolut. Das heißt, da gibt es nicht nur zwei Kabel mit Plus und Minus, sondern vier, also zwei Bussysteme oder wie was passiert da? Heute ist es ja, sagen wir, wenn wir wieder zur A320 gehen, ist das ganz normal verkabelt. Es gehen schlichtweg Leitungen hin, also eine diskrete Leitung für das Servoventil. Da reicht eine im Grunde genommen. Entscheidend ist, dass das, was der Actuator tut, über redundante Sensoren, über zwei, erfasst wird, geht jetzt in den ELAC rein, wieder in diese zwei Channels. Das heißt, beide Channel im ELAC haben ein Modell drin. Das heißt, sie errechnen sich, was soll der Aktuator tun, messen daraus mit redundanten Sensoren, was er tut und erkennen daraus, ob auch im Actuator beispielsweise ein Fehler ist. Okay. Aber nochmal, wieso reicht es, dass ich da ein Kabel hinlege? Was passiert, wenn das Kabel bricht? Kann ich dem nichts mehr sagen? Genau, es reichte nur, wenn der die Information, also wenn der keine Energie oder kein Steuersignal mehr kriegt. Na, dann zentriert sich das Servoventil und ich habe ein zweites Signal, nämlich den Actuator in den Standby-Betrieb zu schalten. Okay. Das heißt, das eine ist, dass das Servoventil einmal stromlos gemacht wird, das ist gar nicht kritisch. Aber das zweite Entscheidende ist, ich muss sicherstellen, dass die Energieansteuerung für das Mode Valve, dass die sicher gekappt wird. Ja. Das heißt, die Leitung kann simplex sein, nur jeder der zwei Channel muss unabhängig davon die Möglichkeit haben, diese Energiezufuhr zum Mode Valve abzuschneiden. Okay, okay. Das heißt, wenn das Mode Valve keine Energie mehr kriegt, dann wird es über eine Feder in den Standby-Position okay. gepresst. Aber das heißt, gegen ein Kabelbruch, in dem Kabel, das zu dem Ventil am Querrotor führt, bin ich nicht redundant ausgelegt. Aber das macht nichts. Bildlich gesprochen rechne ich sozusagen das Kabel zu der Steuerfläche und die ist ja redundant, haben wir ja vorher genau, besprochen. Ja. Genau, ist absolut richtig. Also wenn das Kabel ausfällt, es ist ja auch nur ein Servoventil da, ja, was klar. angestellt wird, ein Actuator. Das muss man halt erkennen, ja. ganz klar. Das ja. ist kritisch. Also ja. wenn es bricht, wäre es gar nicht kritisch, aber erkannt werden muss es. Ja. Und dann habe ich noch die Möglichkeit, ganz sicher, indem ich doppelt sozusagen diese Mode Valve Ansteuerung unterbrechen kann, das reicht, dann schaltet der Aktuator in den Standby Mode und jetzt muss sozusagen die andere Elektronik mit dem anderen Aktuator diesen Aktuator in aktiv schalten. Wir haben ja zwei Aktuatoren und das bedeutet, ich rechne das Kabel einfach zum Aktuator und dann ist die Redundanz bezüglich der zwei Kabel, also jeder Aktuator hat ein separates Kabel, logischerweise. Genau. Wir haben zwei Aktuatoren, zwei Kabel, wenn man so will. Ja, okay. Sie haben gerade so ganz nebenbei erwähnt, dass neben den Aktuatoren natürlich auch Sensoren an den Steuerflächen sind, die dann die tatsächliche Position beschreiben oder erkennen. Ja. Also, dass man eben wirklich regeln kann, dass man nicht mit einem bildlich gesprochen Schrittmotor die Fläche ansteuert, sondern wirklich misst, was hat die denn tatsächlich? Das ist ja auch nochmal eine Art von Redundanz ist vielleicht der falsche Begriff hier. Ich meine, das ist ja eigentlich nur einfache Regelungstechnik. Never trust an actuator, habe ich gelesen. Ja, aber es ist schon insofern redundant. Also einmal ist natürlich die ganz normale Regelung da, die Servoregelung für so einen Actuator, ganz klar. Aber ein zweiter Sensor ist noch einmal, also mit dem kann ich auch schauen, also mit diesen Sensoren kann ich natürlich auch beobachten, was macht dieser Aktuator. Aber völlig unabhängig davon ist auch ein reiner, sozusagen Beobachtungssensor noch einmal dran. Mhm. Und der Rechner selbst regelt nicht nur, sondern parallel dazu hat er für das Verhalten des Aktuators ein Modell, wenn man so will, einen virtuellen Actuator drin, beide Channel wieder. Ja, ja. Mhm. Und jetzt sagt er, okay, mit meiner Regelung müsste er sich so verhalten da draußen, aber er macht es nicht. Also eine Plausibilitätsprüfung der gemessenen Werte. Ja, also eine sehr gute Plausibilitätsprüfung. Ja, okay, halt eine exakte. Die ist exakt, aber stimmt, das ist eine Plausibilitätsprüfung, ja. Mhm. Na, und das heißt also, er hat sozusagen eigentlich im Geiste einen zweiten Aktuator, den er gleich ansteuert. Ja. Ja, der ist natürlich nur mathematisch da. Ja, ja. Vergleicht jetzt das Verhalten des Realen mit seinem und sobald es da klemmt, dann sagt er, das ist jetzt ein Fehlverhalten und schaltet ab. Mhm. Okay, gut, das heißt, wir haben jetzt ja auch gerade schon mehrmals drüber gesprochen, durch dieses Notfallventil, da kann ich dann quasi die Aktuatoren abschalten. Das heißt, ich habe eine Möglichkeit, einen Aktuator abzuschalten und auf das redundante System überzuspringen, auf den zweiten Aktuator. Wenn ein Rechner ausfällt, also wenn der erste ELAG ausfällt, dann merkt er das erstmal hoffentlich selber, weil er sich hier überwacht und sagt dann wahrscheinlich aktiv, ich bin weg und dann übernimmt der andere. Ja, das ist ein bisschen komplizierter, ne? Weil zum Beispiel er kann ja ausfallen und ist stromlos, dann kann das niemand mehr sagen. Wollte ich gerade sagen, man muss jetzt auch für den Fall irgendwie vorsorgen, dass er selber gar nicht merkt, dass er ausfällt. Das heißt, der andere muss von sich aus erkennen, er ist tot und ich mache jetzt weiter. Ne, beim Airbus-System ist er so aufgebaut, er muss den Fehler erkennen. Aha. Also die anderen, wenn er fehlerhaft wäre und er erkennt den Fehler nicht, dann könnten die anderen nur zuschauen, praktisch dem Desaster zuschauen. Ja, aber wenn er stromlos wird und ausfällt? Ja, das wird aber erkannt. Dann ist er ja ausgefallen, sozusagen. Das muss erkannt werden. Also man unterscheidet zwischen Ausfall und fehlerhaft arbeiten. Ja, genau. Das fehlerhaft arbeiten muss er selber erkennen. Genau. Aber wenn er komplett ausfällt, das merken die anderen, weil er halt keine Daten mehr produziert. Genau, das müssen die anderen natürlich erkennen. Also das Kritische ist eigentlich nicht, wenn er stromlos wird und so weiter, dann stört er nicht mehr. Wenn man so will, er macht dann nichts mehr nach außen. Die anderen können jetzt übernehmen. Ja. Ganz kritisch ist nur, er würde sozusagen inkorrekte Steuersignale erzeugen zum Aktuator und er merkt es nicht. Ne? Also das heißt, er stört jetzt im System. Ja. Genau, das ist die eigentliche Schwierigkeit an der Stelle. Ja. Gut, ich hatte hier noch eine Frage aufgeschrieben, dass wenn ein Rechner ausfällt und ein anderer übernimmt, dass dann ja in Anführungszeichen Rechenkapazität übrig sein muss, weil ja jetzt ein Rechner mehr machen muss, aber das stimmt ja so eigentlich nicht, weil es gibt ja zwei ELACs, die sind eh gleich und wenn der eine ausfällt, nur dann macht der andere weiter und da das ja der gleiche ist, macht er halt auch das gleiche. Ja, und er rechnet auch schon parallel, muss man sagen, immer mit, damit er natürlich dann richtig übernehmen kann. Also wenn man den jetzt erst hochfahren müsste, dann wüsste er ja nicht, bin ich in der Luft, bin ich am Boden, ja, was mache ich? Ja. Das heißt, er läuft ohnehin schon Standby mit. Ja. Um jetzt nochmal kurz den Bezug herzustellen zwischen der Redundanz der verschiedenen physikalischen Steuerflächen und der Redundanz der verschiedenen Air-Data-Probes, Sensors und so weiter und den Rechnern. Den Punkt wollte ich nochmal ganz kurz ansprechen. Sie haben schon gesagt, dass quasi die Redundanz der Aktuatoren, also andersrum, es ist offensichtlich nicht so, dass ein ELAC nur ein Querruder ansteuert. Der kann beide ansteuern. Logisch, muss er ja beim Fliegen. Ja, genau. Das heißt also, die Redundanz zwischen den Rechnern und den Steuerflächen ist, wenn man so will, N mal M. Also im Prinzip kann jeder mit jedem reden und die Dinger können auch separat, unabhängig voneinander ausfallen. Da gibt es keine direkte Verbindung. Ja, es gibt da eine Einschränkung, aber es stimmt, sage ich mal, ein ELAC kann über einen Stellmotor das Höhenruder rechts ansteuern und über einen Stellmotor das Höhenruder links. Der andere ELAC kann das Gleiche, aber wird dazu den jeweils anderen Stellmotor haben. Das heißt, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, weil da spielt jetzt viel rein, nämlich auch die Energieversorgung und so weiter. Mhm. Also man zum Beispiel typisch, sage ich mal, Triebwerksausfall. Ja. Na, dann haben wir nur noch ein Hydrauliksystem. Ja. Das heißt, ich muss ja auch über die vier Stellmotoren drei Hydrauliksysteme an die beiden Höhenruder dranbringen. Mhm. Na, das heißt also, es wäre jetzt nicht sinnvoll, dass in diesem Fall beim doppelten Triebwerksausfall mir, sage ich mal, Stellmotor 1, der arbeitet. Ja. Und auf der anderen Seite habe ich dann nur noch über die Batterie versorgt den ELAC 2, aber der steuert mir dann den Stellmotor 2 an. Ja. Also das muss jetzt alles für all die Fälle genau abgestimmt sein. Stelle ich mir mathematisch auch schwierig vor, dann nachher die Gesamtausfallwahrscheinlichkeit auszurechnen, weil ich muss die ganzen Wahrscheinlichkeiten alle verknüpfen und die Frage, wie ich sie verknüpfe, hängt davon ab, wie genau diese Abhängigkeiten eben sind. Also, ja, das sind schon ein paar Leute damit beschäftigt. Ja. Und die gleiche Frage kann man stellen bezüglich der Abhängigkeit zu den Sensordaten, die reinkommen, also Luftposition und so Dort weiter. Dort kann man Folgendes sagen, also die Einfachsensoren sind in der Regel so 1:1 angekoppelt. Das heißt, jeder Channel hat einen Sensor im Stick. Mhm. Die teuren Sensoren, die kann man natürlich nicht in der Redundanzzahl einsetzen. Ein grob formuliert heißt das, jeder der fünf Rechner hat Zugriff dann zu jedem der drei Rechner, die dann vor ihm als Sensoren vorgeschaltet sind. Ja. Das heißt aber auch, da gilt dann wieder, dass diese Rechner als Teil ihrer Funktionalität erkennen müssen, wenn einer von den drei, sagen wir mal, AirData-Computers Unsinn rechnet, weil dann muss ich den ja wieder. Genau. Und das ist nicht Aufgabe der AirData-Computers selber, sondern das macht dann der ELAC oder der SEC. Genau. Also der AirData-Computer oder das Inertialsystem, Navigationssystem, das sieht nur sich als Simplex-System und liefert die Daten ab. Ja. Und der Rechner da hinten hat jetzt das Problem, er muss sozusagen jetzt diese drei Daten aufnehmen und auswerten. Ja. Und da er ja wieder aus zwei Channel besteht, muss er sicherstellen, dass beide Channel wieder zum gleichen Ergebnis kommen. Ja. Na, also wenn zum Beispiel jetzt der Channel 1 sagen wird vom ELAC, okay, der Sensor ist ausgefallen, dann sollte das auch der Channel 2 sagen, weil das wäre natürlich fatal, weil der eine vielleicht in der Funktionalität degradieren würde und der andere nicht. Das heißt, dann würde ein Sensorfehler durchs ganze System bis zum Aktuator hinten durchlaufen. Ja. Im Übrigen hat man deshalb auch 3 und nicht 2, weil dann kann ich nämlich sagen, wenn einer was anderes anzeigt oder liefert als die anderen 2, dann ist der eine falsch. Genau. Na, das ist irgendwie auch irgendwie klar, aber kann man trotzdem erwähnen. Okay, ich denke, wir haben den Punkt jetzt, glaube ich, so weit erschlagen, wie man das ohne Diagramme und sich da wirklich echt damit zu beschäftigen machen kann. Wir sollten mal noch über diese verschiedenen Control Laws reden. Ich habe verstanden, erstmal, das haben wir ganz am Anfang schon besprochen, dass quasi der Zusammenhang zwischen Eingabe am Stick und der Folge für das Verhalten des Flugzeugs sich unterscheidet, je nach, in diesem Fall haben wir gesprochen, von der Querneigung. Also Rollraten gesteuert bis 33 Grad, darüber tatsächlich der Winkel. Und genauso war es, glaube ich, im Höhenruder beschleunigungsgesteuert bis irgendwas kurz vor kritischem Anstellwinkel und danach dann auch wieder winkelgesteuert, richtig? Ja, ja. Okay. Und das haben wir gesagt, war eben, um den Leuten klarzumachen, dass sie sich jetzt langsam in den Bereich bewegen, der. Also das hat was mit dem Piloten zu tun. Da will das ich dem Piloten, was kommunizieren. Genau, das hat mit dem Piloten was zu tun, ja. Genau, okay. Und jetzt gibt es aber den anderen Punkt, dass wir gesagt haben, also erstmal andersrum formuliert, es gibt die Normal Law, die Alternate Laws und die Direct mhm. Laws. Jetzt haben wir aber auch gesagt, dass der SEC weniger Rechenpower hat als der ELAC. Mhm. Das heißt, auch bei dem Übergang von ELAC auf SEC gibt es einen Mode Change und wahrscheinlich dann auch einen Change in diesem Control Law. Ja, es ist so, wie Sie sagen, also Normal Law, Alternate Law, Direct Law. Das ist natürlich jetzt nicht sozusagen standardisiert, das heißt, kann sich von Typ zu Typ ändern. Geschieht auch, also auch innerhalb von Airbus oder Boeing kennt sowas Ähnliches ja auch. Aber grob ist es so, also das Normal Law kann praktisch alles machen, wenn man so will, hat auch alle Schutzmechanismen drin. Ja. Typischerweise kann das Alternate Law vom Steuerhandling her Ähnliches wie das Normal Law machen, nur Teile der Schutzmechanismen fallen dann weg. Mhm. Und das Direct Law ist eigentlich ein Law, womit man dann das Flugzeug, sage ich mal so, steuern kann wie ein Sportflugzeug. Mhm. Also sprich, wenn ich jetzt wirklich den Stick um 10% auslenke, ginge auch das Höhenruder um 10% hoch. Mhm. Es ist praktisch so, als wäre eine mechanische Stange zwischen Stick und Höhenruder mhm. eingebaut. Und jetzt frage ich mich, warum gibt es das? Warum gibt es diese verschiedenen Laws? Hat es was mit der verfügbaren Datenlage, Stichwort Ausfall von Sensoren, oder Rechenpower, Stichwort ELAC nach SEC zu tun? Also einmal ist es so, die Sensoren sind natürlich sehr teuer und aufwendig, gerade diese Lagesensoren, also diese Inertialsensoren, auch natürlich die AirData Probes mit den Rechnern sind sehr aufwendig. Und wie wir vorher gesehen haben, sind in der Regel da nur 3 eingebaut. Ja. Das heißt also, nach einem ersten Fehler geht es weiter, nach einem zweiten Fehler eigentlich nicht. Mhm. Und damit erreicht man nicht diese 10 hoch minus 9. Außerdem mhm. sind diese Rechner sozusagen similar. Das heißt also, würde jetzt da ein Entwurfsfehler oder was drin sein, dann ist die Funktion in der Tat verloren. Mhm. Und das hat im Wesentlichen natürlich Kostenhintergründe. Ja. Denn grob ist es so ausgelegt, dass man sozusagen die Normal Law oder Alternate Law, die soll man mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 hoch minus 7 ungefähr verlieren nur. Ach so. Und dann erst in das Direct Law gehen. Ich habe jetzt nicht genau die Zahlen, ja, aber klar. Grob muss man sich so vorstellen, dass vielleicht jeden 100. Piloten einmal im Leben ein Ereignis passiert, dass er im Direct Law fliegt. Mhm. Die Zahl mag jetzt nicht genau stimmen, okay. Aber meine Aussage soll nur heißen, das ist sozusagen ein Ereignis, was ganz selten ist. Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel die anderen Modelle nimmt, wie die A380 oder A340, da ist es eigentlich so, das Normal Law kann dann alles, das Alternate Law gibt es so in dieser Form vielleicht nicht mehr und man degradiert dann relativ stark ins Direct Law. Und der Hintergrund ist vielleicht eins, nämlich alles, was mit der Wahrscheinlichkeit von 10 hoch minus 7 ausfällt, das muss man trainieren. Und das heißt also, wenn ich jetzt Funktionen ausfallen lasse, die schon mit 10 hoch minus 4 ausfallen, also häufig ausfallen, dann muss ich die laufend trainieren. Ja. Wenn ich aber jetzt eine Funktion mit 10 hoch minus 7 oder seltener, die seltener ausfällt, einbaut, dann brauche ich den Ausfall dieser Funktion nicht mehr zu trainieren. Weil Piloten können alles. Beziehungsweise, ja, das ist dann ein entsprechendes Szenario, ja. Also das ist eine Einstufung, heißt Hazardous, also jedes Ereignis, das mit einer Wahrscheinlichkeit, das nicht also zunächst katastrophal ist, aber doch so selten ist, das wird mit Hazardous eingestuft und das heißt jetzt, der Flug kann weitergeführt werden unter extremer Belastung für einen Piloten zum Beispiel. Okay. Ich glaube, Sie haben gerade ein ganz wichtiges Wort so im Nebensatz erwähnt, nämlich degradieren. Also man sagt ja sozusagen, wir können nicht mit 10 hoch minus 9 sicherstellen, dass alles tut, aber wir können mit 10 hoch minus 9 sicherstellen, dass ein bestimmtes Minimal Set an Daten zum Beispiel oder Rechenpower zur Verfügung steht. Das heißt also, in den verbleibenden minus 2 muss man quasi jetzt mit den weniger Daten auskommen. Um mit den weniger Daten auszukommen, muss ich Kompromisse machen bei Convenience-Funktionen und so weiter. Das heißt, ich muss jetzt aber trotzdem wieder ein konsistentes, in sich konsistentes Verhalten des Flugzeugs an den Piloten kommunizieren. Und was man jetzt quasi sagt, ist, in dem Fall, den minus 2, gehe ich quasi über von dem alles ist toll, auf ein anderes in sich konsistentes Set oder Verhaltensmodell des Flugzeugs. Da kann ich nicht mehr so viele Convenience-Funktionen bieten, weil ich habe die Daten nicht oder die Rechenpower nicht. Aber für zum Beispiel Direct Law, wo ich einfach fliege wie in jedem anderen Flugzeug, brauche ich das alles nicht. Das heißt, ich gebe dem Pilot was, das ist zwar nicht mehr toll, aber es ist in sich konsistent und braucht weniger Rechenpower. Ja, so ist es im Grunde genommen. Also, das, und das ist eine Degradation. Das ist der klassische Fall. Degradation, genau, dass das System zwar noch was tut, immer noch in sich konsistent, aber eben mit weniger Buntheit, also weniger toll. Ja, im Grunde genommen kann man es mit einem Auto vergleichen. Wenn kein Fehler drin ist, haben sie alles. Sie hören Radio und so weiter. Und das wäre jetzt sozusagen der Verlust des Radios. Ja. Sie können ja immer noch fahren, aber klar, sie haben natürlich was verloren. Es ist also das Fahrzeug degradiert. Das heißt, in gewisser Weise ist das halt ein Kompromiss, den man macht, um irgendwie auf die 10 hoch minus 9 zu kommen, weil da nämlich auch dieser Direct Mode mitzählt. Also der reicht für die minus 9. Für die minus 7 nicht, aber für die minus 9 reicht. Genau, ja. Also würde man zum Beispiel häufig eine Direct Mode schalten können. Man könnte ja sagen, wir schalten mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 hoch minus 5 in den Direct Mode. Da muss ich natürlich diese Umschaltungen exzessiv und zyklisch trainieren. Ja, und das sind extreme Kosten. Das muss jeder Pilot jetzt immer machen, halbjährlich. Und das sind natürlich extreme Kosten. Okay, gut, cool. Und ich dachte, diesen Direct Mode, den gibt es für Airshows und Flugeprobung, dass man mit dem Flugzeug halt dann eben auch mal was machen kann, wo der Computer vorher eigentlich sagen würde, halt, stopp, darfst du nicht, ich weiß das besser als du, aber bei einer Airshow will ich ja mehr als 33 Grad oder mehr als vielleicht auf 45 Grad fliegen. Ja, stimmt, bei mir ist ja auch immer so, also wir haben so ein Fach angewandte Systeme, da macht man so ein bisschen die Primärsteuerung der A340 mit. Eine Prüfungsfrage ist, dann könnte man mit der A340 einen Looping fliegen. Die meisten Leute sagen, nö, geht ja nicht, weil ich habe ja die ganzen Schutzmechanismen, stimmt ja auch. Aber ein sozusagen Fachmann könnte es. Er muss nur die Rechner abschalten, sozusagen die ELAX. Das kann er, also sich am Overhead-Pendel, ne, da hat er eigene Schalter, kann er machen. Ja. Okay. Dann sind sozusagen nur noch die 6 drin. Gut, dort heißen sie ein bisschen anders, aber im Grunde genommen ist es ähnlich. Und die haben diesen Schutzmechanismus nicht drin. Ja. Und damit könnte er jetzt theoretisch einen Looping fliegen. Das heißt aber anders formuliert, von den Leistungen, Limits und sonst was kann der ein Looping fliegen. Ich meine, das ist, ja das ist jetzt ein anderes Thema, kann ich jetzt nicht beurteilen. Okay, also aber die Frage ist, ob ihm das Flugzeug erlaubt, eine Looping zu probieren. Genau. Also das kann ich jetzt nicht beurteilen, muss ich ehrlich sagen, nur das System selbst. Okay. Da könnte man auf diesen Weg diesen Schutzmechanismus aushebeln. Weil es gibt schon immer wieder so Erzählungen, also auf Stammtischebene, dass man mit einer 737 ein Looping fliegen kann. Looping hat ja auch keine negativen Belastungen. Ja, also Looping, sagen sie alle, geht. Ja. Rolle, sagen sie alle, nicht so. Fassrolle vielleicht, aber Rolle geht irgendwie nicht. Okay, also damit sind wir mit diesen Laws, glaube ich, also ich habe es, glaube ich, jetzt verstanden, wozu die da sind. Also letztendlich sind die auch aus dieser Zuverlässigkeits-Redundanz-Failover-Perspektive entstanden und nicht aus Spaß an der Freude. Nö, genau. Also nicht aus Airshow-Gründen. Eigentlich will man ja diese Degradation ja nicht haben. Klar. Das wäre das Einfachste. Nur es ist so ein Kompromiss Wirtschaftlichkeit, aber auch im Entwurfsfehler, weil das ist ja die Stärke an dieser Dissimilarität. Ich habe einen Rechner, der kann, sage ich mal, alles, und ich habe einen einfacheren Rechner, der ist also dann auch glaubwürdig dissimilar. Aber jetzt muss ich trotzdem noch mal kurz nachfragen. Ich muss ja in der Flugerprobung tatsächlich Dinge tun können, die ein normaler Pilot nicht tun kann, frage ich mich zumindest. Also ich muss ja den Flieger wahrscheinlich tatsächlich mal überziehen, oder? Für eine Zulassung von so einem A320. Und dazu muss ich ja dem Computer sagen, jetzt lass mich mal, ich weiß schon, was ich tue. Dafür ist es ja auch nötig. Oder muss ich in der Flugerprobung eben nicht über diese Limits gehen? Das kann ich Ihnen jetzt ehrlich gesagt nicht beantworten. Ich meine nicht, weil es ist eigentlich kein zulassungsrelevanter Aspekt. Ob man es macht, weiß ich nicht. Ja. Muss also ich gut, trudeln wird man ganz sicher nicht, ja, weil das mit den Dingern einfach nicht geht. Ja. Aber, und ich weiß eben auch nicht, wie kritisch die Profile sind, ob man da mal fliegen kann, bis es schüttelt oder ob das dann schon böse ist. Ne? Also was man natürlich machen muss, das ist ganz klar. Man muss diese Protections, diese Schutzmechanismen, die werden exzessiv getestet. Ob die dann triggern. Dass die wirklich triggern, klar. Das ist ganz klar. Also weil das ist ja eine Funktion, die ist eingebaut und da muss geprüft werden, ob die dann wirklich funktioniert. Ja. Ein letzter Punkt, der mir nicht zu den Rechnern eingefallen ist, die sind natürlich elektromagnetisch abgeschirmt. Dass eben das seit irgendwie 3 Tagen dürfen wir jetzt ja Computer einschalten im Flugzeug. Ja, also die so blöd sind, dass meine Kindle da irgendwie den Flieger zum Absturz bringt, habe ich ja sowieso nie geglaubt. Da gibt es schon entsprechende Schutz. Ja, also ich habe es ja schon am Anfang gesagt, natürlich früher hat man das total unterschätzt. Ja. Beim Tornado hat man ja zigmal nachgebessert, weil der viel zu empfindlich war auf elektromagnetische Störungen von außen. Also ein Handy hätte den Tornado, denke ich, zum Absturz gebracht. Aber bei gab's heutigen, ja keine zu der Zeit. Genau, zum Glück gab es keine, ja. Aber bei heutigen Flugzeugen sehe ich das nicht. Also ich weiß nicht, wo diese Forderung herkommt, dass man Handys im Flugzeug nicht anlassen kann. Hat sicherlich einen Hintergrund, nur die Primärsteuerung garantiert nicht. Naja, das denke ich eben auch. Okay. Dann können wir jetzt quasi nochmal so ein bisschen rauszoomen, wir kommen langsam auch zum Ende. Es gibt, ein Kumpel von mir fliegt ein 320 und der hat früher, damals, als er das angefangen hat, hat er so ein bisschen erzählt, dass es durchaus manchmal vorkam, dass man während dem Flug die ein oder andere Sicherung poppen musste, um einen Rechner neu zu starten, weil die Rechner irgendwie, also ganz offensichtlich ist er nicht abgestürzt, aber die Rechner haben irgendwie Blödsinn produziert. Ist das ein Gerücht oder ist das in der Anfangsphase tatsächlich so gewesen, dass man da halt wie bei allem auch ein bisschen sich einschwingen musste? Bei der A320 weiß ich es nicht. Bei der A310 war das beim Autopilot so. Mhm. Ich denke, da hat man sich aber in der Zwischenzeit drastisch verbessert, gerade was die ganze Qualität betrifft, weil man darf nicht vergessen, die A320 und damals auch der Autopilot, der A310, das waren wirklich so die ersten komplexen digitalen Systeme im Flugzeug. Nicht Autopilot gibt es ja schon lange, aber die waren ja früher in den 60er Jahren auch analog. Naja. Da hat man natürlich in der Zwischenzeit schon sehr viel dazugelernt. Ja, aber sowas gab es durchaus. Mhm. Es gibt ja auch diese Geschichten, ich habe es über eine Mirage gehört, ich weiß, ob das stimmt, wenn man den Äquator überfliegt, dass er dann in den Rückenflug geht, weil er irgendwas nicht auf die Reihe kriegt. Ich meine, das sind witzige Anekdoten und schon plausibel. Also klar. Man, who knows, aber. Ja, weiß jetzt auch nicht. Meine Mirage ist ja auch wurscht, die kann das ja. Ja, es gibt natürlich, aber man muss natürlich sagen, es gibt die lustigsten Sachen. Ne? Zum Beispiel, das ist zwar in der Testphase schon aufgeflogen, ich will jetzt auch nicht sagen, bei welchen Autopiloten, war auch ein Fehler drin. Einfach, weil die Altitude, also die Höhe über Grund, war begrenzt auf nicht negative Werte. Aber es gibt eben Flughäfen, da landet man bei minus, ich weiß nicht, 500. Höhe über Meer muss das sein, nicht über Grund. Entschuldigung, genau. Mehr. Genau, über Grund wäre echt peinlich. Ja, das wäre es fatal. Dann wäre zumindest das wieder richtig gewesen. Ne? Ja. Also ist aufgetreten, dass der eben da ein Problem gehabt hat, ne? Weil man einfach die Höhe kleiner, also die Höhe über Meer, kleiner Null ausgeschlossen hat. Witzig. Gibt es Probleme, also wirkliche Unfälle, die man auf das Flight Control System zurückführen kann beim 320 oder bei anderen Fly-by-Wire-Systemen, ist da was bekannt? Mir nicht, aber ich denke, da muss man jetzt vorsichtig sein, weil ich bin ja aus dem innersten Industriekreislauf auch heraus. Ja. Aber ich sage es einmal so, mir ist da nichts bekannt. Ja. Also was wirklich auf die Primärsteuerung zurückzuführen ist. So war's. Gut, es gab ja diese berühmten Sachen da, Überflug. Straßburg, ne? In Mülheim. Da. Mülheim, genau. Ja. Und so weiter. Aber da waren, denke ich, die wurden ja untersucht. Was war da nochmal genau? Also ich kann mich erinnern, aber. Ja, der vollbesetztes Flugzeug mit, glaube ich, geladenen Gästen ist in sehr geringer Höhe über so einen Sportflugplatz drüber geflogen. Im Stall-Bereich, wo man wahrscheinlich zeigen wollte, dass diese, wie gut diese Protection, also jetzt das Flugzeug schützt. Ja. Und dann ist der auf den Wald zugeflogen und praktisch hat er zu spät dann oder keine Höhe mehr gewonnen und ist praktisch in den Wald reingeflogen. Ne? Und was war da, wo ist jetzt da der Zusammenhang, der jetzt hier existiert zur Flugregelung oder zum Flugkontroll? Ich war damals nicht dabei, ich kenne die Untersuchungen nicht genau, aber ich denke, das war jetzt, sage ich einmal, das war ein Unfall, ganz klar. aber das war kein normaler Flugbetrieb. Also klar, da darf doch ja nicht in einer Gegend, also wenn ich die Höhe nicht einhalte oder so, dann ist es eigentlich egal, ja, um was es da geht, dann habe ich immer ein grundsätzliches Problem mit dem System. Was der Grund, warum, also ich kann mich auch nicht mehr genau erinnern, aber irgendwie war ja, glaube ich, irgendwas, dass der Pilot dann zwar Gas gegeben hat, man hat ja aber noch gehört, wie die Triebwerke hochlaufen, ja, bevor ja er dann im Wald eingeschlagen ist, aber irgendwie das hat er entweder zu spät gemacht oder der Rechner hat beschlossen, er soll nicht, weil er glaubt, er landet oder irgendwas war da. Das Problem ist, da weiß ich nicht, mit welcher Konstellation er da geflogen ist. Ne? Mhm. Also klar, es gibt natürlich diese Alpha-Fluor-Protection. Das heißt, da müssten dann die Triebwerke auch einschalten, also Vollschub geben, ob er das jetzt manuell gemacht hat ja oder ob das automatisch war oder ob er da was deaktiviert hat. Ich weiß es einfach okay nicht. Okay. Ja. Okay. Ich meine, diese Protection muss natürlich irgendwann abgeschaltet werden, weil er ja sonst nicht landen könnte. Das ist klar. Also ja, das macht er nicht manuell, das geschieht klar automatisch. Ja, ja, ja. Ein anderes Beispiel, das ich mal irgendwo, glaube ich, gelesen habe, war, dass irgendwas war mit der Frage, ob der Flieger erkannt hat, dass man am Boden ist, von wegen Belastung auf dem Fahrwerk. Und dann ja, das war ein Unfall, glaube ich, in Warschau, da hat sich was geändert. Genau. Ja, das war was, aber ich würde sagen, das ist jetzt nicht Fly-by-Wire-typisch, aber soweit ich den Unfall kenne, war das, glaube ich, so, Anflug, Landung mit Rückenwind, Wasser auf der Fahrbahn, er setzt auf mit zu hoher Geschwindigkeit. Ja. Und jetzt ist natürlich so, jetzt gibt es sozusagen, also er setzt ja dann auch die Klappen schon einmal auf Ground. Das heißt also, sobald er jetzt dann die Information kriegt, Weight on Wheel, das ist ein bisschen ja abstrakt zu sehen, ja, dann fahren die automatisch Spoiler raus, die Spoiler raus, damit eben gleich die Strömung abreißt ja und so. Und soweit ich weiß, war das so. Da hat man natürlich Sensoren drin in den beiden Hauptfahrwerken bei der A320. So, und die Frage ist jetzt, was heißt jetzt Weight on Wheel? Ne? Ja. Und das heißt, ich glaube, damals war es, Weight on Wheel hat angesprungen, meine ich, so bei 7 Tonnen ungefähr. Und wenn also das Flugzeug zwar schon mit dem Fahrwerk drauf ist, aber immer noch so schnell ist, entsprechend Auftrieb hat, und dann war es ja auch nur ein Fahrwerk, soweit ich mich erinnern kann. Ich meine, das war dann nur eine 5-Tonnen-Belastung oder sowas, aber das hat man dann reduziert. Den Grenzwert geändert. Ja, man hat die Grenzwerte ja geändert. Sprich, eigentlich war es mit einem Fahrwerk drauf, aber halt mit zu wenig Last, und damit sind die Spoiler nicht raus und dann damit ist er praktisch Ende weiter geflogen, wenn man ja so will, oder halb geflogen, halb gerollt, und dann war es natürlich irgendwann zu Ende. Ja, ja, ja, also ja wahrscheinlich mit Durchstarten hätte es hingekriegt, mhm, aber gut, im Nachhinein ist man da immer gescheiter. Und es ist ja immer eine Kombination aus Pilotenfehler, ja, anders als erwartet im Flugzeugverhalten, ob man das dann als Fehler bezeichnet, ist was anderes. Ne? Also ja, immer diese Geschichte. Man hat dann viele Verbesserungen dazu gemacht, dass einmal dieses Weight on Wheel sozusagen ein bisschen flexibilisiert, also ja, das Einfahrwerk am Boden durchaus schon was ja bewirkt. Also man nennt das dann das Phased Lift Dumping. Mhm. Also dass man dann schaut, dass man eben nicht komplett, dass in so einer schwierigen Situation ja nicht die Spoiler komplett rausfährt, aber dann die Seite ein bisschen rausfährt, wo das Fahrwerk noch in der Luft ist und so weiter, um das okay runterzukriegen. Okay, okay. Mhm. Aber das würde ich jetzt sagen, ist nicht Fly-by-Wire-typisch. Ja. Es wird immer so Situationen klar geben, die man so vorher grundsätzlich nicht gesehen hat ja und da muss man schlichtweg nachbessern. Ja. Ist der A320 eigentlich dynamisch stabil? Könnte man den ohne Fly-by-Wire fliegen? Meines Wissens ja. Okay. Und es gibt ja in dem Flieger aber kein mechanisches Backup mehr. Sie haben, oder da weiß ich nicht mehr, haben vorhin irgendwas gesagt, dass es heute nicht mehr gibt, aber ich weiß nicht mehr, welcher Flieger das ja war. Ja, es gibt es noch, und zwar, man kann über das Trimrad die Steuerflosse verstellen. Ah, so. Und im Grunde genommen, wenn die Elektronik ausgefallen ist, besteht eine mechanische Verbindung, also die besteht immer, aber dann wird sie wirksam, eine mechanische Verbindung zwischen den Pedalen und dem Seitenruder. Okay, aber wie Sie vorhin erwähnt hatten, damit ist nicht der Plan, landen zu können, wobei es nein bestimmt einen Künstler gibt, der das im Notfall irgendwie hinkriegt, gut, aber eigentlich ist der anderes, Plan ja zu überbrücken, bis genau das System wieder ja hochkommt. Ist eigentlich kein Zulassungsgegenstand. Okay. Ja. Der 320, den gibt es ja schon seit einem ganzen Weilchen. Ist ja, ja glaube ich, auch der meistgebaute Airbus, wenn nicht sogar der ja, meistgebaute ja, aktuelle Verkehrsflieger. 737 ist natürlich die Konkurrenz. 737 müsste auch sowas sein, ja. Ja. Der wird ja immer noch gebaut. Ja. Ist der unverändert in dieser ganzen Geschichte, die wir jetzt nee heute diskutiert haben? Da gibt es immer Upgrades. Also aber die Systeme werden laufend abgegradet. Aber von der grundsätzlichen Architektur her ist es noch so, ist oder? So, ja. Weil das ist ja auch ein Riesending, so muss ich ihn ja neu zulassen. Ja, ja. Das, ja, ja, das ja heißt, es gibt halt neue Softwarestände und so weiter. Ja, genau, in der Regel. Und ich denke, in Zukunft wird es dann noch weitere Upgrades geben. Und gut, wie es mit der Familie weitergeht, weiß ich nicht, aber das ist sicherlich, denke ich, für Airbus eine ganz zentrale Familie. Ja klar, Neo, ne? Das Ding wird noch ewig, klar, 37 bis 1000 Jahre. Aber natürlich ein absolutes Erfolgsmodell, muss man sagen. Ja, ich kann mich noch an Zeiten erinnern früher, wo nur die A300 und A310 da war. Und ich sage mal, da hat man immer diskutiert, wo geht es so mit Airbus hin, und ich denke, seit der A320 ist die Diskussion beendet. Das war der Durchbruch, keine Frage. Das heißt also aber, um dann nochmal ganz kurz nachzuhaken, wie gesagt, die Architektur ändert sich sicher nicht, aber neue Software gibt es, klar. Und gibt es auch sowas, dass man sagt, den ELAC, da nehmen wir jetzt, weiß ich nicht, ein Pentium statt ein 286er, also wird auch die Prozessor-Hardware durchaus dann abgegradet oder... Ich kann jetzt zu dem A320 konkret diesbezüglich nicht sagen, um es klar zu sagen, aber typisch ist für so Systeme, dass ich, dass man dann ein System grundsätzlich erneuert, sowas gibt's. Mhm. Ja. Oder dass man zum Beispiel sagt, das ist ja heute ein ganz großes Problem in der Avionik, dieses den A320 alten Kram noch zu haben. Ist ja ein typisches Beispiel. Ich glaube, war Erstflug 1986, meine ich. Oder so 87, glaube ich, war so Ende in der Service, ist ja egal jetzt das Jahr. Aber der fliegt ja auch noch eine Weile, beziehungsweise alte Airbus, nicht nur Airbus, sondern diese Flieger sind ja auch dann 30 Jahre oder so unterwegs. Und da ist Elektronik drin. Die Elektronik wird nicht dominiert durch die Avionik, sondern durch die Consumer-Elektronik. Das sind im Grunde genommen ja die gleichen Teile drin. Ja. Und dann hat man das Problem, das Obsoleszenzproblem. Ja. Das heißt, irgendwann kriegt man schlichtweg keine Teile mehr, klar. Und jede Firma macht da so ein Obsoleszenzmanagement. Das heißt also, jede Komponente, also Komponente meine ich jetzt einen Rechner, da wird richtig Buch geführt und man sieht dann so, in welcher Phase sind die Einzelkomponenten? Sind die in der Phase, wo wir, also in der aufsteigenden Phase, sind sie in der Phase, wo jetzt sozusagen, wo die Stagnation auf hohem Niveau passiert und in der ablaufenden Phase, also wo dann in wenigen Jahren mit einer Abkündigung, also sprich mit einem Produktionsstopp zu rechnen ist. Und dann reagieren halt die Firmen darauf, nicht, wenn die nur eine Komponente sozusagen abgekündigt wird, dann machen die einen Vorkauf. Mhm. Na, das wird auf Lager gelegt. Aber wenn man natürlich sieht, hoppla, es sind viele Komponenten dran, dann kommt es irgendwann zu einem Redesign. Ja, und dann könnte eine ganz andere CPU da reinkommen. Mhm. Das muss natürlich dann aber alles wieder zugelassen werden. Klar, das ist teuer. Ja, billiger da wirklich sich hunderte Dinge in den Kühlschrank zu legen. Ja, also klar, wenn ich da mit einem ganz neuen Rechner komme oder gar mit einem ganz neuen System, heißt das System wird komplett zugelassen. Ja, also gerade so Geschichten, wenn man zum Beispiel den Autopilot im Nachhinein zum Beispiel mit GPS ausstattet. Es gab 86 auch nicht, heute ist das ja absolut gang und gäbe. Und dann muss man da eben wirklich große Änderungen machen. Absolut, ja. Aber ich sage mal, die Elektronik, denke ich, von einer neu ausgelieferten A320 heute wird in fast allen Bereichen anders sein, wie die Elektronik damals einer A320 ausgeliefert in den 80er Jahren. Also quasi so eine Art Implementierungsdetail, weil wie gesagt, die eigentliche Struktur, die wir gerade geredet haben, ist immer noch aktuell. Ja gut, da versucht man natürlich in der Regel keine Änderungen zu machen, weil dann, also klar, man versucht in der Regel die Änderungen halt so klein wie lokal möglich zu halten. Ja, ganz klar. Okay, damit bin ich mit meinen Fragen am Ende. Haben Sie noch irgendwas, was Sie noch loswerden wollen? Wort zum Sonntag oder zum Samstag? Ja, eigentlich jetzt nicht. Ich bin ja durch Zufall praktisch in die Avionik gekommen, bin ja eigentlich aus der Automatisierung Elektronik-Ebene gekommen. Und das will ich vielleicht nur sagen. Ne? Damals war ich so Regelungstechnik, Automatisierung, Elektronik. Tätig, haben wir gedacht, hast jetzt viele Systeme auch schon gemacht, so Simplex, und kam dann in die redundante Welt und haben gedacht, was du jetzt hier einmal gemacht hast, musst halt jetzt dreimal, viermal nebeneinander laufen lassen und da wird einem sofort klar, da öffnet sich ein ganz neues Problemfeld auch, eine richtige Herausforderung, wo man noch viel neu machen kann. Und wir versuchen eben hier gerade mit diesem Lehrstuhl, also unser Schwerpunkt ist hier nicht die Flugregelung eigentlich, da haben wir einen benachbarten Lehrstuhl, die machen das ausgezeichnet, sondern wir beschäftigen uns wirklich mit den Systemen, effiziente Redundanzsysteme, bis eben wie heute wird das ja alles im Grunde genommen manuell designt. Ja. Das heißt, wie kann man solche Systeme, die kosten ja, so ein Fly-by-Wire-System kostet in der Entwicklung ja 100 Millionen oder sowas. Klar. Das ist also für ein Flugzeug. Ja. Das ist also kein Pappenstiel, natürlich einschließlich Zertifikation. Ja. Das heißt also, die Herausforderung jetzt wird sein, nicht Flypaware neu zu entwickeln, das haben wir schon demonstriert, sondern wie kann man solche Systeme in Zukunft wesentlich effizienter entwickeln und zulassen. Ja. Das spannend. Ist, denke ich, die Herausforderung der nächsten, sage ich mal, 20 Jahre. Ja. Und dann wird man das Problem auch sauber gelöst haben und dann wird man immer noch tunen. Ja. Aber das ist in meinen Augen heute eine Herausforderung. Ja, absolut. Ja, sehr spannend. Da können wir irgendwann mal, wenn es Ihnen mal langweilig wird oder einem Kollegen von Ihnen, komme ich da auch gerne nochmal vorbei und rede darüber. Das ist ein spannendes Thema. Ich meine, ich bin ja Softwaremensch und habe in den letzten Jahren auch viel im Bereich Embedded-Systeme gemacht. Jetzt nicht so hochredundantes Zeug, aber es fängt langsam an, mich zu interessieren. Ja, genau. Es ist ja im Grunde genommen sind es ja Embedded-Systeme. Ist ja, klar. Richtig. Und wenige davon sind ja nicht irgendwie sicherheitskritisch. Ne? Das kommt ja eigentlich immer. Ja, klar. Es rückt ja immer mehr, man sieht es im Automobilbereich, immer mehr in diesen sicherheitskritischen Bereich rein. Und ich denke, gerade aus deutscher Sicht ist das ein Thema, ne? Maschinenbau, Automatisierung im Maschinenbau, ein hochspannendes Thema. Ja. Gut, Herr Reichel, herzlichen Dank fürs Mitmachen. Das war absolut klasse. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. So, das war's mal wieder, wie ihr an meinen letzten paar Worten gehört habt. Mir hat es sehr gut gefallen und ihr dürft euch natürlich wie immer äußern über Kommentare, E-Mails, die üblichen Wege bei Facebook, Google Plus oder Twitter oder indem ihr die Episode mit zwischen 1 und 5 Sternen bewertet auf der Webseite. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich nochmal bei Reinhard Reichel fürs Mitmachen. Es ist echt schön, wenn Leute, die so gut über sowas erzählen können, dann auch noch in der gleichen Stadt sitzen und man sie mit 10 Minuten Laufen vom Arbeitsplatz erreichen kann. Einwandfrei. Jo, das war's für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer, ist ein unabhängiger und nicht kommerzieller Podcast, produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Omega Tau ist lizenziert unter Creative Commons 3.0, was bedeutet, dass ihr den Inhalt für nicht kommerzielle Zwecke verwenden könnt, ihr dürft nichts ändern und ihr müsst uns als Quelle angeben, wann immer ihr etwas davon verwendet. Weitere Details unter creativecommons.org. Omega Tau findet sich im Web unter omegataupodcast.net. Außerdem findet ihr uns auf Facebook, auf Google Plus sowie auf Twitter unter dem Handle Omega Tau Podcast. Wir freuen uns über Feedback, entweder als Kommentar auf der Webseite, auf einer der sozialen Netzwerkplattformen oder via feedback@omegataupodcast.net. Danke fürs Runterladen und Anhören dieser Episode.